Hallo und herzlich willkommen zum 38. Conncast. Heute mal wieder ein Themen-Podcast und der trägt den Titel Spekulationen über Akais Tod hinaus. Wir wollen uns heute einmal mit Shuichi Akais Tod beschäftigen und gehen natürlich auch auf die danach folgenden Handlungen in der Serie Detective Conan ein, was natürlich vor allem Subaru Okiya, Borben, den Narbenmann und Masumi Sera betrifft. Ja, mit dabei ist heute auch Marcel. Guten Abend. Und Clemens ist auch wieder mit dabei. Hallo. Zudem ist auch mit dabei der Christian, den werden ja Stammhörer von euch sicherlich noch kennen. Hi. Und als Experten in der heutigen Runde ist zum einen dabei der Dus. Guten Abend. Und der Korab. Hallo. Ja, dann wäre es doch ganz nett, wenn du dich mal kurz vorstellen könntest, Dus, damit die Hörer auch wissen, wer du denn bist. Ja, also ich bin der Dus und wohne in Schottland. Bin Admin im Forum und stelle gerne lustige Theorien auf und deswegen offensichtlich eingeladen worden. Okay, dann würde ich auch gerne Korab nochmal bitten, sich vorzustellen. Ja, also ich bin Korab, ich bin kein Admin im Forum, aber die Übernahme kommt noch und ich lebe in Brandenburg, ja. Und Theorien stelle ich natürlich auch gerne auf, was vermutlich auch der Grund für die Einladung sein wird. Ja, also wir wollen ja heute, wie ich schon sagte, einmal über das Thema Shuichi Akai spekulieren. Und da braucht man natürlich zuerst mal ein paar genaue Informationen über die einzelnen Charaktere. Da geht es natürlich los mit Shuichi Akai. Der trat das erste Mal bei einer Busentführung in Band 29 bzw. Episode 249 in der deutschen Zählweise auf und war da als Passagier im Bus anzutreffen. Ja, da fiel natürlich gleich schon sein Aussehen auf, beziehungsweise auch in den späteren Folgen bzw. Kapiteln war noch sein markantes Aussehen präsent. Er trägt nämlich immer eine Mütze und generell auch eher dunklere Kleidung. Und hat auch kurze Haare, die ein bisschen aus seiner Mütze hervorstehen. Die Haare waren allerdings ehemals lang, denn Akai war ja auch schon einmal in der Vergangenheit zu sehen im Fall mit New York. Conan verdächtigt ihn zuerst als Organisationsmitglied und will aus diesem Grund auch ein Treffen zwischen Akai und Ai Haibara verhindern. Dadurch wird Akai aber auch auf ihn aufmerksam, was man zum Beispiel im Fall mit den vier Porsches sehen kann. Und Akai wird auch mehrmals in mysteriösen Zusammenhängen gezeigt. In Episode 345 bzw. Band 42 stellt er sich dann aber doch als FBI-Agent heraus und kämpft dann mit Jody gegen Wermut, so wie es scheint. Ja, als Conan dann auf Kir trifft, rettet er Kogoros Leben aus 600 Meter Entfernung, wo er dann auch wieder auf seinen geliebten Erzfeind Jin trifft. Zu seiner Vergangenheit, er trat vor 5 Jahren in die Organisation ein, undercover vom FBI, da er eine Verbindung mit Akemi Miyano aufbaute. Und musste dann aber vor 2 Jahren die Organisation wieder verlassen, da er aufgrund eines Fehlers von André Kamel aufgeflogen war und dann seine Undercover-Aktivitäten nicht fortsetzen konnte. Was jetzt natürlich wichtig ist für unsere heutigen Handlungen, ist die Tatsache, dass er die im Koma liegende Kehr als Trumpf ansieht. Da gehen wir auch gleich zum nächsten Punkt im heutigen Plan hier über, nämlich zu den Handlungen im Haido-Zentralklinikum mit Shuichi Akais Tod, was ja die erste interessante Begebenheit ist, wo man drüber spekulieren kann. Ja, im Haido-Zentralklinikum, da arbeiten Conan und Akai zusammen und finden so heraus, dass Rikumichi Kusuda ein Mitglied der Organisation ist und treiben ihn in den Tod. Er bringt sich selber um. Danach entwickeln Conan, Akai und Kir gemeinsam einen Plan, wie sie die CIA-Agentin, also Kir, gemeinsam zurück in die Organisation schleusen können, was dann auch später gelingt. Dazwischen startet aber die Organisation einen Angriff auf das Klinikum, wobei Akai dann die Übersicht behält, die Organisation dann aber doch Kehr ausfindig machen kann und das auch Akais Planern entgegenkommt, denn so kann er dann Kehr zurück in die Organisation schleusen. Später handelt Jin dann im Auftrag des Bosses und weist Kehr dazu an, Akai zu ermorden. Diese ruft ihn dann gleich unter Druck von Jin an und handelt ein Treffen am Raiha-Bergpass aus, was auf Akais Seite auch James Black mitbekommt. Der unternimmt allerdings nichts dagegen. Am Raiha-Bergpass gibt es dann das Treffen zwischen Akai und Kir, das auch von Jin und Wodka per Video überwacht wird, was Kir live überträgt. Kir feuert dann zuerst einen Schuss auf Akais Lunge ab und dann läuft Blut aus seinem Mund und er hält sich die Wunde an seinem Körper mit seiner linken Hand. Auf Anweisung von Jin tötet Kir Akai dann mit einem Kopfschuss, worauf Akai dann in sein Auto fällt. Und wenig später legt Kir dann eine Bombe in das Auto, woraufhin das dann auch explodiert. Kurz vorher war allerdings noch zu sehen, dass Akais Leiche ein wenig angewinkelt da lag, was auch Anlass zu Theorien gibt, aber dazu dann später. Das FBI wird dann auf einen Bericht im Fernsehen aufmerksam, wo von einer verkohlten Leiche die Rede ist, am Reiher Bergpass. Und James Black weiß natürlich, dass Akai das sein könnte und überprüft dann gemeinsam mit dem FBI, beziehungsweise Jody lässt dann von der Polizei aus Tokio überprüfen, ob denn die Fingerabdrücke auf Connens Handy mit denen von Akai übereinstimmen, beziehungsweise der gefundenen Leiche dort. Und dann stellt sich eben heraus, dass die Fingerabdrücke in der Tat übereinstimmen und daraufhin das FBI dann an, dass Akai tot ist. Soweit zu Akais Tod. Dann wurde wenig später in Kapitel 622, also 13 Kapitel später, in Band 60, ein neues Organisationsmitglied angekündigt von Kier, die jetzt das FBI mit Informationen über die Organisation informieren wollte. So informiert sie gleich Jody darüber, dass ein neuer genialer Spürhund auf den Plan getreten sei, der den Codename Bourbon trägt. Sie vermutet, also Jody vermutet dann, dass das Ziel Ai Haibara sein könnte und informiert daraufhin natürlich auch das FBI und Conan über Kiers Aussagen und weist Conan natürlich auch noch darauf hin, dass er ein bisschen mehr auf Ai Haibara aufpassen solle. Im gleichen Kapitel noch tritt dann auch Subaru Okia auf. In einem Fall, wo es um Brandstiftung geht, da wurde das Haus zerstört und als dann die Detective Boys dort ankommen, spürt Ai Haibara zeitweise die Aura der Organisation und verhält sich entsprechend auch bedeckt. Sie findet allerdings nicht heraus, wem sie die Aura der Organisation zuzuordnen hat, aber als Subaru Okia dann später bei Professor Agasa einziehen will, lehnt sie das dann gleich schon mal ab, weil sie eben die Organisation vor Ort spürte. Und Conan bietet ihm daraufhin an, in Shinichis Haus zu ziehen, weil ein Holmes-Fan kein schlechter Mensch sein kann. Dazu ist zu sagen, dass sich Subaru Okia im Verlaufe des Falls als Sherlock-Holmes-Fan herausstellte, wo er auch was aus seiner Sherlock-Holmes-Geschichte zitierte. Ja, infolgedessen hilft er Conan immer wieder mal bei seinen Fällen, zum Beispiel am Meereshornfelsen oder bei dem Fall mit den Papierfliegern, die ja sicherlich einige von euch kennen werden. Er hat aber auch seine mysteriösen Seiten, zum Beispiel als er ein Glas Bourbon trank oder aktuell jetzt, dass er die Detective Boys verfolgt. Was ansonsten noch wichtig ist, ist die Tatsache, dass Subaru Okia Linkshänder ist, genauso wie Shuichi Akai. Einige Zeit später, nämlich in Band 65 bzw. Kapitel 677 bis 679, das entspricht der Episode 563 und 64, da sieht Jody auf der Straße per Zufall einen Mann, der Shuichi Akai doch extrem ähnelt und sie folgt ihm daraufhin, verliert ihn aber aufgrund einer Handlung von James Black und André Kamel aus den Augen. Sie nimmt an, dass es sich bei ihm um Shuichi Akai handelt und will ihn natürlich gerne wieder treffen, was dann auch geschieht in der Taito Bank, noch im gleichen Kapitel, wo die beiden Opfer eines Banküberfalls werden, beziehungsweise als Geiseln gehalten werden in diesem Fall. Sie spricht ihn an, er antwortet aber nicht. Und die Unterschiede zu Shuichi Akai sind, dass er Brandnarben im Gesicht hat und eine Schirmmütze aus dem Baker-Kaufhaus trägt, die es dort exklusiv zu kaufen gibt. Ja, am Ende des Falls wird er noch Conan als Geisel genommen. Da hält ihm einer der Geiselnehmer eine Pistole an den Kopf und der Narbenmann, beziehungsweise Narben-Akai, der schießt dann auf den Geiselnehmer und damit wird dann auch Conan befreit. Was hier interessant ist, der Narbenmann hält die Waffe in der rechten Hand, das heißt, er ist wahrscheinlich Rechtshänder oder ist sehr stark anzunehmen, dass er Rechtshänder ist. Wieder einige Zeit später, in Kapitel 700 bis 704, beziehungsweise Episode 579 bis 82, da gibt es ein Treffen im Baker-Kaufhaus, wo auch die Organisation wieder auftritt. Und zwar befindet sich dort Jody auf der Suche nach dem Mann, der wie Akai aussieht, eben diesen Narbenmann. Und Kamel begleitet sie dabei. Conan Ran und Kogoro sind dort im Kaufhaus auch anwesend. Und wenig später taucht dann noch Subaru Okia auf, der allerdings nicht aktiv in Szenen tritt, sondern eher im Hintergrund ein bisschen bleibt am Anfang. Oder fast den ganzen Fall über. Dann auf der Toilette des Kaufhauses, da schaut André Kamel beim Händewaschen in den Spiegel und erkennt dort den Narbenmann. Er will ihm folgen, verliert ihn aber aus den Augen. Auch die Organisation hat von diesem Narbenmann mitbekommen, der eben wie der echte Akai aussieht und positioniert sich vor dem Kaufhaus, eben mit Wodka, Gin und Kir im Porsche und dann Chianti im gegenüber vom Kaufhaus liegenden Gebäude und Korn ist im Kaufhaus aktiv, um dort die Lage zu beobachten. Unterdessen werden Ran, Conan, Kogoro, der Narben-Akai und Subaru Okia auf einer Etage als Geiseln genommen, also wieder eine Geiselnahme. Dabei sieht Subaru Okia den Narbenmann und aus dem Fenster der Cafeteria auf dieser Etage sieht er auch Chianti und den Porsche 356A von Jin. Nach der Auflösung des Falls wird Connor auf eine vom Narben Akai an Kogoro geschickte SMS aufmerksam und daraufhin rennt er natürlich sofort zum Ausgang, um den Mann aufzuhalten oder ihn zu treffen. Er trifft davor allerdings auf Jody und Kamel. Jody fragt ihn, ob sie beide dasselbe im Sinn haben, und Kamel berichtet den beiden von der Anwesenheit der Organisation, beziehungsweise dass er auch einen Scharfschützen gegenüber vom Kaufhaus gesehen hat. Jody will daraufhin natürlich auch den Narbenmann aufhalten und stößt allerdings mit Subaru Okiya zusammen. Shianti will dann auf den Narbenmann schießen, als dieser draußen ist, allerdings wartet sie noch auf Jins Befehl, der allerdings ausbleibt. Jin spricht zuerst mit Wermut, und als dann der Narbenmann plötzlich auch nach oben in Shiantis Visier guckt, da ist sie zunächst verunsichert und Jin erklärt daraufhin auch den Rückzug. Ganz am Ende des Falls gibt es noch ein Gespräch zwischen Okiya und Conan im Kaufhaus, dass dann auch Conan von Okiyas Anwesenheit weiß. So war dann die Handlung rund um die Organisation, den Narbenmann, Borbin und Subaru Okiya, wie es auch lange Zeit so war. Jetzt tritt allerdings in den neueren Kapiteln noch eine neue Figur auf, die damit in Verbindung stehen könnte. Das ist nämlich Masumi Sera, und da wird jetzt Marcel etwas zu erzählen. Also Masumi Sera ist ein neuer Charakter, der in Kapitel 768 das erste Mal auftaucht. Und zwar begegnet sie da Ran und Conan in einem Bus das erste Mal. Und sie wird zuerst verdächtigt, eben ein Perversling zu sein, der Ran betatscht hat im Bus. Aber in Wirklichkeit hat sie Ran beschützt. Aber da der Verdacht dann eben doch aufkam, hat Ran versucht, sich an ihr zu rächen. Und sie hat sich dann entsprechend gewehrt mit ihren Jeet-Kune-Do-Fähigkeiten, die sie bemerkenswerterweise hat. Und dann später begegnen sich die drei wieder in einem Hotel, wo Sera versucht, ein Zimmer zu buchen, wo es allerdings Probleme gibt. Später stellt sich dann raus, dass es scheinbar einen Mord gegeben hat, wobei es erst wie ein Selbstmord wirkt, als jemand vom Dach gefallen ist, beziehungsweise gesprungen. Sera verkündet dann gleich als Erste, dass es kein Selbstmord war, sondern ein Mord, der wie ein Selbstmord aussehen sollte. Und zwar tut sie das noch bevor Conan es schafft. Also da stellt sich schon mal raus, dass Sera scheinbar sehr scharfsinnig ist und detektivisch begabt. Und sie spricht auch gleich Conan mit seinem Namen an, obwohl Conan noch gar nicht seinen Namen genannt hat, beziehungsweise der Name Conan ist noch gar nicht gefallen. Interessant ist hier auch, dass Masumi Sera darüber Bescheid wusste, dass Ran die Karate-Meisterschaften in ihrem Bezirk gewonnen hat. Aber das kann man natürlich vielleicht auch durch Zeitung lesen herausfinden. Ja doch, das ist auf jeden Fall auch ein interessanter Punkt, denke ich. Und da könnte man schon überlegen, dass sie sich vielleicht doch schon irgendwie, ja, dass sie Nachforschung angestellt hat über Conan und Ran zum Beispiel. Ja, und dann später beim Fall löst Conan den über Telefon auf, und zwar mit Shinichis Stimme. Dazu geht er um eine Ecke beim Tatort in diesem Hotel. Und als Sera ihm dann assistiert bei der Nachstellung des Falls, geht sie eben auch zu dieser Ecke und sieht zum Augenwinkel Conan, oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall scheint sie sich so lustig zu machen, insgeheim, dass Conan da telefoniert. Und es scheint schon so halb klar, dass sie durchschaut hat, dass er Shinichi ist. Aber es ist nicht ganz eindeutig an der Stelle. Und dann am Ende stellt sie sich in Rans Klasse als neue Schülerin vor. Was auch besonders ist, weil es davor so schien, als wäre sie ein Mann und hätte eben Ran betatscht im Bus. Aber sie scheint jetzt doch weiblich zu sein, wie es aussieht. Und im nächsten Kapitel wundert sich dann auch Conan, dass sie einen Rock trägt. Also er dachte wohl, oder er denkt wohl immer noch, dass sie ein Mann ist, der sich dann irgendwie als Frau verkleidet. Also dann gab es noch zwei Kapitel später, glaube ich, ein Treffen zwischen Sera und Subaru Okiya. Allerdings nicht direkt, sondern nur von der Straße aus. Und zwar ist Sera da auf die Detective Boys getroffen, die vor Professor Agasas Haus waren. Und da hat sich Sera gleich erkundigt, zum Beispiel nach Shinichi und nach Aihaibara. Und als sie dann auf Shinichi zu sprechen kam, fiel ihr Blick eben auch auf das Haus von Shinichi. Und als die Detective Boys dann meinten, dass dort momentan keiner wohne, weil Shinichi weg sei, beziehungsweise Shinichi wohnt dort nicht mehr, sondern eben dieser Subaru Okiya, wird Sera gleich, ja, schaut sie gleich sehr verdächtig zu diesem Haus und meint, dass sich die Vorhänge bewegt hätten und so. Sie meinten aber, sie wäre jetzt nicht weiter beunruhigt, weil da jetzt jemand wohnt, den man wohl, ja, der dann nicht unberechtigt sei. Ja, am Ende des Kapitels ist dann noch Sera zu sehen im Hotelzimmer von ihr. Sie sitzt da an einem Laptop und löscht da so ein Bild, wo Aihaibara, also das ist so ein Video, das ins Internet gestellt wurde, wo die Reflexion von Aihaibara in der Brille vom Professor zu sehen ist. Ja, und da meint sie noch, wie war es wörtlich, das ist einfach sowas zu löschen, wenn es um Dateien geht. Und da stellt sich jetzt die Frage, was meint sie mit dem anderen, also was ist nicht einfach auszulöschen. Und sie ist da übrigens auch sehr leicht bekleidet, also es erinnert vielleicht so ein bisschen an Wermut, als sie zu sehen war, bevor ihre Identität ein bisschen aufgeklärt wurde. Okay, dann haben wir auch schon alle bisherigen Ereignisse, die für uns heute interessant sind, mal zusammengefasst. Ich kann das noch einmal ein bisschen kürzen und hier nochmal einen gesamten Überblick geben, für alle, die jetzt nicht mehr alles genauso in Erinnerung haben, wie wir es hier gerade eben erzählt hatten. Und zwar konnte Shuichi Akai die CIA-Agentin Kir zurück in die Organisation bringen. Diese soll Akai daraufhin töten, um ihre Loyalität zu beweisen, und führt die Aktion noch aus. Shuichi Akai stirbt. Wenig später informiert Jodie Conan über ein neues Organisationsmitglied namens Borbin und Subaru Okia tritt zeitgleich auf den Plan. Wenig später tritt dann ein Shuichi Akai ähnelnder Mann auf, den wir hier einfach mal Narbenmann nennen. Daraufhin gibt es dann noch ein Treffen mit Conan, der Organisation, dem FBI, eben diesem Narbenmann und Subaru Okia im Kaufhaus, wo alle so ein bisschen durcheinander aktiv sind. Zudem kommt dann jetzt eben noch diese aktuelle Handlung rund um Masumi Sera. Dann beginnen wir jetzt eigentlich mal mit dem eigentlichen Part, warum wir überhaupt hier heute die ganzen Experten versammelt haben. Und zwar geht es um die Vorstellung der Theorien. Es gibt ja diverse Theorien, was jetzt alles mit wem wie in Verbindung stehen könnte. Und da beginnen wir natürlich mal direkt damit, wie denn Shuichi Akai überlebt haben könnte. Wo ist denn mein Wu? Ah, da ist er ja, wuhu. Ja, dann übernehme ich einfach mal kurz. Und also zuerst einmal ist es schon ungewöhnlich, dass Hauptpersonen in Detective Conan sterben. Ich meine, es stirbt fast in jedem Fall jemand, aber nie jemand, der auch ein zweites Mal auftaucht. Und Akai hatte zu diesem Zeitpunkt doch schon eine halbwegs tragende Rolle, wie Phil ja auch vorhin angesprochen hat, und im Wiki ist er ja auch mittlerweile vermerkt. Gab es da auch bei der Lage der Leiche Ungereimtheiten, die dann im Wesentlichen darum standen, dass eben Chin und Wodka die Leiche von Shuichi nur über eine Videokamera sehen konnten, die an Kers Hals befestigt war, und nachdem die Leiche in Anführungszeichen im Wagen niedergelegt hatte, hat sie ihren Kopf auch kurzzeitig weggedreht, da Polizeisirenen zu hören waren. Und wenn man sich dann das nächste Panel ansieht, dann liegt der Kopf von Shuichi ihm nicht mehr leicht zur Seite gedreht, sondern er blickt gerade nach oben, und Blutlache ist, glaube ich, auch leicht unterschiedlich. Also zu bewerkstelligen wäre das zum Beispiel über beim Lungenschuss, wo ihm dann ja Blut aus dem Mundwinkel läuft, über Kapseln, die er dann zerdrückt, oder dann später beim Kopfschuss eben bei einer entsprechenden Vorrichtung unter der Mütze, die er ja nicht abnimmt. Und genau, dann gepaart mit Platzpatronen, ne? Gepaart mit Platzpatronen, was allerdings ein kleines Problem aufwirft, da aus zu unmittelbarer Entfernung auch bei Platzpatronen schwere Verletzungen zumindest zu erwarten wären. Das kann man dann natürlich auch unter künstlerischer Freiheit verorten. Irgendwie muss er ihn ja überleben lassen, wäre sonst doof. Und dann ist natürlich die Sache mit dem Handy dann, das ja von Jody der Polizei übergeben wird, auf dem sich AKs Fingerabdrücke befinden sollen. Allerdings befinden sich auf dem Handy nur die Fingerabdrücke von Shuichis rechter Hand, obwohl er ja eigentlich Linkshänder ist. Ist zu vermuten, dass er absichtlich das Handy nur mit der rechten Hand berührt hat, da Kusuda ja das zweite Handy von Conan ebenfalls mit der rechten Hand berührt hat und dementsprechend die Fingerabdrücke von der rechten Hand der Leiche auf dem Handy sind. Genau, es geht also darum, dass die Leiche im Chevrolet eigentlich die Leiche von Rikomichi Kusuda ist. Genau, die Leiche war ihm zur Verfügung. Der Tod wurde ja bestimmt nicht der Polizei gemeldet. Zumindest gibt es keinerlei Hinweise, dass dieser Tod untersucht worden wäre. Ist ja auch unbedingt ein gewöhnlicher Unfalltod, und es wäre zu vermuten, dass das FBI sowas vertuschen möchte, da der Mann ja auch eine Waffe bei sich führte, unter anderem. Und das Auto wurde ja auch in die Luft extra noch gejagt, damit die Leiche nicht mehr anders als über Fingerabdrücke oder Zahnprofil theoretisch identifiziert werden konnte. Dann ist natürlich einer zu bedenken, dass davon auszugehen war, dass Kier den Befehl erhalten würde, Shuichi umzubringen, da Shuichi Jin ja auch schon etwas besser kennen, um es mal so zu sagen, dass natürlich etwas wäre, was als Test geeignet wäre, um ihre Loyalität zu testen und auch etwas, das sie als Überläuferin durchführen könnte. Es ist zu erwarten, dass dieser Plan von Jin verjährt zu sehen war. Dann ist da auch noch Connens Reaktion als Aisuke erwähnt, dass es im FBI einen Todesfall zu geben scheint, woraufhin Connen nur vieldeutig lächelt. Denn wenn er jetzt nicht wüsste, dass Shuichi hat sterben sollen, dann wäre er von einer solchen Entwicklung eher entsetzt oder zumindest konsterniert, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass jemand vom FBI verstorben ist. Das Plan auf jeden Fall gegenläufig. Nachdem Connen ja sein Mobiltelefon von Jody wieder zurückbekommt, überprüft auch die Seriennummer dann eben, um zu sehen, ob es noch dasselbe Handy ist, das er gegeben hat. Aber er wusste ja unten, dass er es benötigte, um die Identifizierung der Leiche zu ermöglichen oder zumindest, dass sie es sich nicht bloß so geliehen hat. Ein weiterer Punkt ist auch noch der Ort, an dem Shuichi angeblich oder vermeintlich gestorben ist. Und zwar waren das die Reiha-Fälle. Und wie wir wissen, ist Detektiv Conn zumindest teilweise von Sherlock Holmes inspiriert. Und dieser ist ja auch an den Reichenberg-Fällen in den Tod gestürzt, was dann aber letzten Endes auch nicht der Fall wäre. Also und Gosho mag ja Wortspiele ganz gerne. Also könnte man auch hier schon mal einen Hinweis sehen. Dann, wenn man sich noch Shuichi ansieht, als er erschossen wird, merkt man auch, dass er die rechte Hand in der Hosentasche behält. Also nicht bloß anfangs, sondern auch nachdem auf ihn geschossen wurde, was dann eigentlich auch kein unbedingt normales Verhalten darstellt, da er zumindest seine Hände brauchen könnte, um entweder die Wunden abzudecken oder sich vor weiteren Schüssen zu schützen. Das ergibt natürlich dann schon mehr Sinn, wenn man davon ausgeht, dass er noch einen Zünder oben in der Mütze auslösen müsste, wo dann eben ein Blutbeutel oder ähnliches versteckt ist, um einen Kopfschuss zu simulieren. Was ich neulich auch schon mal mit Clemens besprochen hatte, war ja auch das Verhalten von James Black, der ja eigentlich Jody Starling informieren wollte, dass Shuichi Akai sich mit Kirt trifft und es da ja wahrscheinlich einen Bruch gab in der Handlung, wo wahrscheinlich dann noch James Black von Akai darüber informiert wurde. Also es scheint so, als wenn der auch darüber Bescheid wüsste. Aber genau, der Bruch findet ja genau dort statt, als Shuichi Akai das Handy von James Black festhält und sich beide anschauen. James Black überrascht. Gibt es die Mutmaßung, dass da Black ebenso im Spiel ist. Zudem, als Black von der Nachricht hört, dass es einen Unfall gegeben hat, möchte Jody überstürzt... Nee, Moment mal, Ach so, er nimmt das... weist noch Jody auf einige Sachen hin. Und natürlich ist ihnen klar, dass die Polizei nicht erfahren darf, dass die Leiche einer von uns FBI-Beamten sein könnte. Das würde natürlich insofern passen, da wenn die Polizei nicht erfahren darf, dass Jody und der Tod der Kollegen sind, dass dann zum Beispiel schon mal eine Identifikation über das Gebiss oder genau das sonstige wirklich eindeutige Anzeichen wegfällt und dann eben nur noch die Fingerabdrücke übrig bleiben, die eben auf dem Handy von Conan wären. Dafür spricht dann auch, dass eben Black später verhindern will, dass Jody an Akai erinnern wird, weil eben auch dann die Gefahr besteht, dass sie Nachforschungen anstellt. Also es scheint ja so, als wenn niemand, bis auf vielleicht Black und Conan auf jeden Fall, in die Handlung eingeweiht war. Also es scheint so, als wenn Akai und Conan die einzigen sind, die das wüssten. Beziehungsweise jetzt teilweise auch Black noch vielleicht. Die Frage ist halt, inwiefern es notwendig wäre, ihn einzuweihen wirklich, weil je mehr Leute davon wissen, umso größer ist natürlich die Gefahr, dass der Plan schief geht. Aber ich denke mal, James ist ja auch der Vorgesetzte von der Aktion in Japan. Ich denke mal, dass man da vielleicht auch ein Auge zudrücken könnte oder ja, sollte. Shuichi hat ja auch schon in dem Fall, an dem Kogoro hätte erschossen werden sollen, einen Alleingang durchgeführt, von dem Black jetzt nichts wusste. Und die Aktion zu Kier hatte er ja auch verheimlicht, was Black, und genau da hat er dann diesen Satz erwähnt, je mehr eben eingeweiht werden, desto größer ist die Gefahr, dass diese Operation schief läuft. Und das hat Black verärgert, da Jody ebenfalls auch. Die Frage ist jetzt, ob er diesmal eingeweiht ist. Es ist möglich, aber ich schätze Shuichi eher nicht so ein, dass er das wirklich tut, ohne dass eine richtige Notwendigkeit besteht, ihn zu informieren. Und die Notwendigkeit sehe ich einfach nicht zwingend gegeben. Woher wusste ich echt, dass die Hand übrig bleibt, so von dem Brand, weil ich gerade, als er noch so zusammengefasst wurde? überlege gerade, ich habe es halt auch nicht da, aber die Bombe wurde ja nahe am Kopf schon mal platziert. Und es müssen ja nicht nur die Hände übrig bleiben, sondern vor allem soll das sich nicht mehr vernünftig zu erkennen sein, damit dann eben im Anblick der Leiche nicht sofort erkannt wird, ach, das ist ja jemand ganz anderes. Es reicht ja im Endeffekt, wenn das Gesicht entstellt wird und der Rest des Körpers intakt bleibt. Und dass der Kopfschuss eben nicht hervorsehbar ist so schnell. Richtig, das wäre auch von Vorteil, damit die Polizei nicht zu viele Nachforschungen dann noch anstellt. Genau, da sich ja der ebenfalls Riku Michikusu da Selbstmord mit einem Kopfschuss begangen hat. Ist natürlich die Frage, ob das bekannt ist. Wenn es bekannt wäre, dann wäre ja die Leiche im Besitz der Polizei gewesen. Und dementsprechend schwer wäre es gewesen, diese dann für diesen Trick zu verwenden. Ja, darf ich dann vielleicht einmal kurz in die Runde fragen, ob ihr denn alle hier an Akais Tod glaubt oder ob ihr auch daran zweifelt. Also ich zweifle auf jeden Fall daran, sonst werden ja auch die ganzen folgenden Handlungen gar nicht zustande kommen. Also es ist auf jeden Fall fast unmöglich, dass der Plan nicht bestanden hat. Man könnte jetzt sicher irgendwie diesen aufstellen, dass der Plan dann gescheit ist, aber die BO davon erfahren hat und das wiederum für sich nutzt. Das wirkt dann aber immer sehr konstruiert. Und auch zum Beispiel daran, dass Kim dann noch extra einen Kopfschuss verlangt hat, der auch schon eine Art psychologische Falle von Kier gewesen und eben auch von Shuichi und Kon, damit er sich sicherer fühlt, weil er ja quasi selbst in letzter Minute veranlasst hat, dass er in den Kopf geschossen wurde und dann eben meint, das konnten sie nicht vorhersehen. Und ich glaube, dass Kier jetzt nochmal überläuft, ist auch höchst unwahrscheinlich. Also ich kann mir eigentlich kein realistisches Szenario vorstellen, in dem AKI wirklich tot ist. Okay, also zweifelst du auch? Ich zweifle nicht, nein, aber ich bin überzeugt, dass er noch am Leben ist. Ja, genau, so meine ich das auch. Wie sieht's denn bei den anderen aus? Marcel, hast du vielleicht? Ja, also ich bin meinerseits auch ganz stark von seinem Überleben überzeugt. Also allein schon jetzt, wenn man sich das Manga-Kapitel da anschaut, wo er eben von Kier erschossen wird, hattest du ja schon gesagt, dass eben der Winkel von der Leiche erst anders ist. Und in dem ersten Panel, nachdem er dann erschossen wird, ist ja auch noch sein ganzes Gesicht zu sehen. Und da läuft Blut aus seinem Mund raus. Und dann später ist eben nur die untere Hälfte von seinem Gesicht zu sehen. Und das Blut ist auf einmal weg von dem Mund. Und das wird wahrscheinlich auch nur zu sehen sein, die untere Hälfte. Also, wenn ich gerade kurz einwirken darf, das Bild von genau dieser Stelle ist ja jetzt auch im Wiki zu sehen, dank Phil. Und wenn man sich das jetzt ansieht, sieht man jetzt nicht nur, dass der Kopf eben anders liegt und da kein Blut mehr rausläuft, sondern dass auch die Konturen des Gesichts leicht unterschiedlich sind. Also etwas kantiger wirkt es. Und das deutet schon ziemlich eindeutig darauf hin, dass es sich nicht um dieselbe Leiche handelt. Vor allem deutet es auch darauf hin, dass es möglicherweise um Kusuda handelt, da dieser auch so ein kantigeres Gesicht hat. Richtig. Ich meine, man kann ihn ja rasieren, aber sonst ist die Ähnlichkeit definitiv da. Ah ja, ich sehe es gerade nochmal Manga, den habe ich bei mir liegen. Stimmt. Und auch eben, dass man dann nicht mehr sein ganzes Gesicht sieht. Also deutet schon darauf hin, wahrscheinlich, dass er eben ausgetauscht wurde mit Kusuda. Also auf den ersten Blick habe ich gedacht, eigentlich der ist sicher tot, aber so als Conan-Fan, da hat man immer so seine Zweifel. Also ich habe ja nur ein Anime so richtig gesehen, aber da habe ich schon geglaubt, dass er tot ist. Aber als Conan-Fan, wenn man sich das dann nochmal genauer alles ansieht, dann zweifelt man und schaut sich die ganzen Details an und irgendwie glaube ich nicht so richtig, dass er tot ist. Also das wäre irgendwie, weiß nicht, zu offensichtlich. Und wie halt Dusch schon gesagt hat, es gibt halt immer so Kleinigkeiten, an denen zweifelt man und das schaut man sich dann nochmal alles genauer an und dann denkt man, ah, da steckt bestimmt ein Plan dahinter. Ja, und das Problem, wenn du jetzt zum Beispiel nur den Anime kennst, ist ja auch, dass es eigentlich nur eine Umsetzung von der Manga-Vorlage ist. Und wenn Gosho Aoyama jetzt nicht mit dem Anime-Produzenten es abgesprochen hat, dass sie dann bestimmte Sachen beachten sollen, eben dieses Blut zum Beispiel oder wie die Leiche im Auto liegen soll, dann hat man das im Anime möglicherweise auch verfälscht. Also es ist dann schon schwierig, dahinter zu kommen. Wobei ich auch sehr stark annehme, dass da nichts abgesprochen war, denn wenn Aoyama das absprechen würde, dann wäre dann ja schon gleich bekannt, dass dann Akai doch wahrscheinlich am Leben ist. Also es besteht ja dann auch die Gefahr, dass sowas durchsickert, weil da doch mehrere Leute in so einem Studio arbeiten. Und Undercover-Agenten. In dem letzten Interview Aoyamas hatte er ja irgendwie erwähnt, in dem Wermut-Plot bei der Anime-Umsetzung seien eben falsche Informationen, Nein. Ja, wichtige Dokumente an die Anime-Produzenten gegangen. Genau. Dass dann eben auch ersichtlich sein könnte, wer der Boss der Organisation ist. Also das ist natürlich auch dann eine nochmal sensiblere Information und die hätten sie vermutlich auch nicht gebraucht, um das Ganze richtig umzusetzen. Aber ich glaube schon, dass Gosch jetzt dem Anime-Team nicht genau verrät, was er mit der Story noch vorhat. Und dann kann es eben auch mal passieren, dass sowas verfälscht wiedergegeben wird. Also ich habe jetzt die Folge nicht im Kopf, weiß nicht, ob man das da so genau sieht mit dem Kopf. Also ausschlaggebend ist auf jeden Fall der Ausstieg der Manga. Also ich glaube auch, dass sich Gosho da mit diesen Anime-Produzenten nochmal genau abspricht, eben weil es diese Unterschiede gibt und ja, eben weil Informationen auch leicht in die Außenwelt gelangen könnten. Dann machen wir mal weiter mit der Theorie, wer denn Shuichi Akai sein könnte, wenn er schon mal wieder aufgetreten ist. Da sind ja, wie ich vorhin schon sagte, drei weitere bekannte Namen im Gespräch, nämlich Subaru Okiya, Borben und eben dieser komische Narbenmann. Für viele Fans liegt das für jetzt nahe, dass es dieser Narbenmann ist, also der Mann mit der Narbe, der eben auch ähnlich wie Shuichi Akai aussieht. Aber wiederum gibt es viele Fans, denen Goshos Methoden vertraut sind und die eben nicht daran glauben, dass es exakt die Person ist. Und das könnte Aoyama wieder dazu benutzen, diese Fans irrezuführen. Ja, genau. Denn wenn zum Beispiel jetzt Shuichi Akai wieder auftreten sollte und die Organisation das natürlich mitbekommt, dann ist natürlich sofort Keias Leben in Gefahr, weil es dann so aussieht, als hätte sie die Organisation betrogen mit dem Tod. Und dann wäre natürlich Kea tot, was natürlich die einzige Informationsquelle aktuell ist in der Organisation. Aber es ist auf jeden Fall sehr fraglich, warum denn jetzt Shuichi Akai als Narbenmann auftreten sollte und auch gleich noch so öffentlich. Zudem ist auch der Narbenmann Rechtshänder und Shuichi Akai ist Linkshänder. Da liegt es dann doch gleich schon viel näher, dass es sich bei Akai um Subaru Okiya handeln könnte, denn beide haben auch ähnliche Gesichtszüge, eine ähnliche Statur, haben die Hände oft in den Taschen und es gibt noch viele weitere Merkmale, die darauf hindeuten, dass es die gleiche Person sein könnte. Ja, sie sind Linkshänder, bezeichnen die Organisation als Wölfe. Zudem gehen beide Namen auf ein Wortspiel mit dem Gundam-Charakter Char Aznable zurück. Also beide sind nach dem benannt und die Brille könnte Subaru Okiya auch nur tragen, damit er seine Augen zusammenkneifen muss, wie es auch schon bei Gentas Vater einmal der Fall war in einem Fall. Also der Fall mit Gentas Vater, der kam auch eben sehr zeitnah zu dem ersten Auftreten von Subaru Okiya, was man auch wieder als Hinweis deuten kann. Und bei seinem ersten Auftritt eben, also bei Subarus ersten Auftritt, war das ja auch die Geschichte mit der Brandstiftung, wurde ja vorhin genannt, wo der Junge den Verdächtigen verschiedene Farben zugewiesen hat. Und Subaru war dann auch der Rote und wer jetzt über so bescheidene Japanischkenntnisse verfügt wie ich, der weiß dann auch, dass Rot auf Japanisch Akai heißt, was schon wieder ein Hinweis ist. Genauso wie übrigens auch der NextConnectCast-Hint aus dem letzten Team-Podcast, der das Thema dieses Podcasts schon teilweise bekannt gegeben hat, wer das gehört hat. Dann ist natürlich da noch die ganze Sache, dass man ihn spontan bei sich wohnen lässt. Mit der Begründung, dass ein Holmes-Fan kein schlechter Mensch sein kann. Das wird allein schon dadurch widerlegt, dass beim zweiten Auftritt von Heiji eben alle Verdächtigen Holmes-Fans waren. Deswegen konnten die genauso ungeniert, dass Morris verdächtigt hat. Gerade ihn bei sich wohnen zu lassen, ist ja auch für seine Identität nicht ungefährlich, zumal ja Ai bei ihm auch, oder zumindest bei einem der Anwesenden, die Aura der Organisation gespürt hat. Ich vermute da viel mehr, dass ihm Conan bewusst dieses Zitat aus Sherlock Holmes verwendet hat, um Shuichi eine Möglichkeit zu geben, sich zu erkennen zu geben. Da er war nicht großartig verkleidet war, aber wäre der doch eher blöd, wenn ihn Conan verwechseln würde. Ja, wobei es natürlich auch sehr fraglich ist, ob denn Akai dann mit diesem Fall gerechnet haben könnte, dass das Haus niederbrennt. Das ist ja auch sehr fraglich. Und wo denn dieses geheime Zeichen ist, dass es sich bei ihm um Akai handelt, das habe ich auch noch nicht wirklich herausgefunden, beziehungsweise es hat, glaube ich, noch niemand so wirklich eine Idee, was es denn sein könnte. Also ich vermute einfach, dass Conan wusste oder zumindest vermutete, dass Shuichi ebenso Holmes-Fan ist. Und dann eben ein Zitat aus Sherlock Holmes erkennen würde und das entweder bereits abgesprochen war oder spontan ihm eingefallen ist. Denn es wäre auf jeden Fall von Nachteil gewesen für die ganze Operation, wenn sich Shuichi als Subaru dann erstmal auf Wohnungssuche begeben müsste, dann eben entsprechend auch von der Organisation im schlimmsten Fall entdeckt würde, was es dann eben nötig machen würde, ihn bei sich selbst unterzubringen. Es war vermutlich nicht eingeplant, dass das Ganze niederbrennt und die Frage ist dann natürlich, wo Luigi auf die Schnelle die Wohnung her hatte, ob er die bereits in der Hinterhand hatte. Obwohl das mit der Zeit ja in Detective Conan auch so eine Sache für sich ist, da kann man sich immer nicht ganz sicher sein, wie viel Zeit denn zwischen Akais Tod und Okias erstem Auftritt vergangen ist. Das ist natürlich wahr, aber wie gesagt, wenn er da als eigentlich Toter erstmal eine Wohnung suchen müsste, wäre das nicht unbedingt ideal und auch gefährlich. Wenn er eben entdeckt würde von der Organisation, wäre der ganze Plan hinfällig. Naja, ich denke mal, beim FBI kann man sich ja auch gut eine Doppelidentität anlegen. Muss er ja irgendwie als Oki auch schon geschafft haben. Irgendwas... Aber der Plan, also zwischen dem Zeitpunkt, als der Plan entwickelt worden sein muss und dem Zeitpunkt, da Luigi erschossen wurde, kann ja nicht so viel Zeit gelegen haben. Das war ja auf jeden Fall relativ kurzfristig. Ob sich da dann eine Doppelidentität schon dazulegen können, ist vielleicht möglich, aber schwierig. Wir wissen ja jetzt, dass vieles eben dafür spricht. Also es gibt einen sehr starken Zusammenhang zwischen Subaru Okiya und Shuichi Akai. Allerdings stellt sich mir zum Beispiel die Frage, warum, das ist eigentlich überhaupt nicht sein Stil. Das ist ein großer Schwachpunkt, finde ich. Diese Maskerade, zweitens Blumengießen im Garten. Natürlich, wir kennen nicht viel von Akais Privatleben. Dazu müsste man natürlich genaueres wissen, aber diese Maskerade ist ja wirklich eine große Frage, finde ich. Also rein optisch ist das jetzt nicht so das Problem, finde ich. Naja, verdeckt den Wangenknochen gut, der ja für Akai charakteristisch ist. Und auch mit der Brille kann man dann seine Augen nicht sehen. Und die Haare, die kann man sicherlich auch schnell mal so zurechtbekommen, wenn man die Mütze abnimmt. Rein optisch, wie gesagt, halt nicht das Problem. Eben, das ist, könnte ich jetzt auch bei mir machen, notfalls, weil es da jetzt nicht so notwendig ist. Es ist halt schon ungewöhnlich, weil Aki ja doch Kettenraucher war, dass er dann als Subaru gar nicht mehr raucht. Das fällt sicher auf. Ist aber auch durch Nikotinpflaster oder ähnliches zu erklären. Oder auch Nikorette. Oder wenn es nicht in der Serie einfach auftaucht, liegt auch viel Zeit zwischen seinen Auftritten. Ja, gut, er hat sicher bei so wenig Auftritten zwischendurch mal Zeit für eine Zigarette, das will ich jetzt nicht abstreiten. Also Blumengießen ist die Frage, wie oft er das gemacht hat. Er kann ja nicht allzu lange in diesem Haus gewohnt haben. Aki wirkt jetzt natürlich nicht so wie ein typischer Gärtner, aber wenn da halt mal Blumen sind, dann gießt man die halt auch. Ja, ebenso in der FBI-Tätigkeit, bisschen Gärtnern. Also als Undercover würde ich ihn mir eher so vorstellen, dass er eben den ganzen Tag zu Hause, also in dieser Wohnung verbleibt und möglichst Kontakt zur Außenwelt meidet. Ja gut, aber so ein Einsicht, der fällt ja auch auf. Also wenn der nicht aus seiner Wohnung käme, würde er ja auch irgendwie auffallen. Also eigentlich ist ja das auch eine Tarnung, wo er sich schön abkapseln kann. Wenn er gerade Doktorarbeit schreibt, dann muss er nicht so viel unter Menschen. Hat eine gute Ausrede und ich vermute einfach, dass er nur zu sehen war, wenn er mal kurz auf den Balkon geht und die Blumen gießt. Und dass das deswegen eben so prägend war, dass es ihm den Namen gegeben hat. Und auch sonst läuft er ja nicht so viel draußen rum. Eigentlich nur dann später in dem Kaufhausfall. Das ist aber dann vermutlich auch eine Reaktion dann auf den Vorfall in der Bank oder ähnliches. Also ich finde, diese Undercover-Identität eignet sich schon dafür, relativ unerkannt zu bleiben. Ja, was mir jetzt noch gerade einfällt, ist ja auch die Radarbrille, die Subaru Okiya in den neueren Kapiteln ja einmal benutzt hat. Das hat er ja so noch gar nicht gesehen bei Conan, beziehungsweise Akai hat das eigentlich auch nur einmal ganz kurz bei James Blacks Entführung gesehen und sonst gar nicht. Also müsste er eventuell dort das aufgegriffen haben oder die Radarbrille auf Anhieb gleich erkannt haben und gewusst haben, was es damit auf sich hat, was aber sehr unwahrscheinlich ist. Also Shuichi konnte das eben wissen in dem ganzen Fall, in dem Conan überhaupt erst auf Kier gestoßen ist, da da ja auch diese Wanze am Schuh von ihr klebte. Oder in dem Fall, in dem James Black das erste Mal auftrat, hat er sie ja auch verwendet. Ja, obwohl er da ja nur kurz vorbeifuhr und das dann erkannte. Und bei Kiers Auftritt, da hat er das ja auch nicht wirklich aktiv mitbekommen. Vielleicht von Erzählungen oder sowas, aber... Ja, aber er hatte auf jeden Fall mehr Gelegenheiten davon zu erfahren, als es Baro so hätte. Der ja nie bei irgendwelchen Fällen anwesend war, wo Conan sie hätte verwenden können oder müssen. Ja, das stimmt schon. Gehen wir mal noch kurz davon aus, dass die gesamten Hinweise für die etwas recherchefreudigeren Leser nur irreführend sein sollen und auf diese Akai Doppelidentität deuten sollen. Aber in Wahrheit ist eine andere Beziehung zwischen Subaru Okiya und Akai gab. Zumindest eine engere, da ja dieser Zusammenhang entsteht. Und dann eben nur wegen einem Schwachpunkt, zum Beispiel, dass es nicht sein Stil ist, letztendlich braucht man ja nur einen, um das zu widerlegen. Na gut, das ist natürlich kein eindeutiger Beweis. Ich meine, es ist ja für ihn einfach eine Körperidentität, wo er dann eben fast gezwungen ist, seinen Stil auch anzupassen, um nicht aufzufallen. Ich meine, was will er auch sonst machen? Wie will man sich undercover, wenn man scheintot ist, wie soll man sich denn dafür halten? Man muss ja irgendwie trotzdem aktiv bleiben. Ja, also was ich... Es gibt ja auch diese Theorie, dass er ein... Komplize ist eben... Genau, dass dann Akai und Okiya zusammen in dem Haus wohnen, so war das, oder? Ja, genau, ich habe jetzt die Argumente gerade nicht mehr auswendig im Kopf. Das Hauptproblem, das ich da eben sehe, ist... Die Aura der Organisation. Das ist sicher auch ein Problem, aber was macht Shuichi dann die ganze Zeit? Sitzt er nur irgendwie im Keller rum und spielt World of Warcraft oder säuft Bourbon? Es wäre einfach ungewöhnlich, wenn es dann, wenn eben Subaru nicht Shuichi ist, quasi keine Hinweise darauf gibt, dass Shuichi auch in dem Haus wohnt. Bestenfalls beim ersten Auftauchen von Ran und Sonoko da im Haus von Shinichi. Aber sonst gäbe es ja dann keine Hinweise, dass Shuichi noch irgendwo wohnt. Wo du jetzt gerade den ersten Auftritt von Ran ansprichst, wo sie ja auf Subaru Okiya traf, da hat sie auch ein ungutes Gefühl bei ihm, beziehungsweise ein komisches Gefühl. Und Ran traf er bereits schon dreimal in der Vergangenheit auf Shuichi Akai und könnte ihn daher auch erkannt haben oder kennen, beziehungsweise seine Ausstrahlung oder irgendwie sowas. Ja, es ist, wenn jetzt Subaru jemand wäre, der nur mit Shuichi zusammenarbeitet, dann stellt sich die Frage, woher kennt Ran ihn? Und umso mehr natürlich, wenn Subaru Bourbon wäre. Und dann ist auch noch anzumerken, dass Ran in der Vergangenheit schon ein paar Mal jetzt nicht vielleicht übersinnliche Fähigkeiten hat, aber Sachen vorhergeahnt hat. Insbesondere im allerersten Kapitel, als Shinichi wegrannte und kurz darauf geschrumpft wurde. Insofern würde ich das auch als Indiz im Beweis einfach sehen. Seltsam ist dann natürlich, oder zumindest ungewöhnlich ist dann wieder, dass Conan, als Shinichi ihr sagt, sie soll Subaru nicht erzählen, wer in dem Haus wohnt und alles. Weil man müsste ja davon ausgehen, dass der Shuichi soweit vertraut, aber das kann einfach auch nur auf Vorsicht zurückzuführen sein. Ja, ich habe mir überhaupt neulich auch mal die Mühe gemacht, denn Subaru Okiya war ja auch in den neueren Kapiteln mal mit seinen komischen Kopfhörern zu sehen, wo er ja die Detective Boys abhört. Das war ja auch früher schon mal der Fall, dass Shuichi Akai mit diversen Kopfhörern in der Gegend rumgelaufen ist und die weisen doch durchaus Ähnlichkeit auf. Wobei ich mich natürlich auch frage, wie man denn so Kopfhörer unterschiedlich darstellen könnte. Sehe ja ein bisschen komisch aus, wenn die so wie so ein Headset über den ganzen Kopf gespannt wären. Allerdings gibt's beim Handy, das habe ich auch mal verglichen, doch diverse Unterschiede, also das ist auf jeden Fall nicht das gleiche, wenn man das so sieht. Ist natürlich jetzt auch kein Indiz, dass es die gleiche Person ist, wenn wir das gleiche Handy haben oder ein unterschiedliches. Ist nur so ein weiterer Hinweis vielleicht. Eine Frage, ist es auch diesmal ein klappbares, aufklappbares Handy? Ja, wie in Detective Conan so gut wie immer üblich. Ja, ich würde mir schon gerne mal wünschen, dass es so schiebbare, diese aufschiebbare. Ja. Es gab mal ein Touch-Handy, meine ich, in einer Filler-Episode, das habe ich da mal gesehen, aber sonst auch nichts weiter. Was übrigens auch noch ein Punkt ist, ist natürlich die Aura der Organisation, das hatten wir ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, beziehungsweise ich, dass Aihaibara die Aura der Organisation bei Subaru Okiya spürt. Bisher war ja auch noch gar nicht bekannt, dass überhaupt bei Shuichi Akai die Aura der Organisation vorhanden ist. Es gab ja einmal das Aufeinandertreffen im Bus, wobei da ja auch die Aura auf die als Areide verkleidete Wermut zurückgehen könnte, beziehungsweise wahrscheinlich auch geht. Und es kann natürlich auch der Fall sein, dass Akais Aura, wir wissen ja noch nichts Genaueres über die Aura, dass die eben nur teilweise vorhanden ist, weil er eben schon nicht mehr in der Organisation drin ist, seit einiger Zeit. Könnte es sein, dass sie nur noch teilweise aktiv ist. Aber war da nicht mal was mit Shuichis Aura in Band 38, 39, also in diesem einen Fall, wo Jin Conan dann diesen Schließfächern konfrontiert hat im Bahnhof? Ja, zum einen gab es das nach den Schließfächern und auch, ich glaube, auch im Fall, in dem James Black das erste Mal auftauchte. Ja, aber es wurde nicht Es wurde aber nicht eindeutig gesagt. Also, es könnte natürlich auch sein, dass es andere Gründe hat, warum sie sich da umgedreht hat oder so weiter. Ja, also sie könnte sich klar irgendwie beobachtet fühlen. Das ist ja auch sehr üblich im Conan, dass dann in diese Augen gezeigt werden und dass man sich dann beobachtet fühlt und so ein Gefühl hat. Genau, ja. Wie bei uns im Wiki, dass die Administratoren uns beobachten. Genau. Dazu wird ja auch dieses wunderbare Bild verwendet, in dem Ai total wahnsinnig sich umdreht. Und damit der Administrator bescheinigt wird. Er sieht alles, auch dich. Ja, ich möchte noch einmal kurz auf die Namensherkunft eingehen. Die stammen ja beide aus vom Gundam oder Mobile Suit Gundam Charakter Char-Aznable. Und zwar ist... Ich frage mich, hat das eigentlich Aoyama als Kind gesehen? Also mit der Ausstrahlung würde es ja, ich nehme an. Also es findet so in dem Vorwort und zu den einzelnen Bänden finden sich öfters Verweise auf eben Gundam und Camel geht auch irgendwie auf die Serie ja, zurück. Ja, Camel soll an den Kommandant Dren angelehnt sein, der in der Serie Char-Aznable untergeben ist. Also der Char-Aznable ist ja der Charakter, an den dann auch Shuichi Akai angelehnt ist, beziehungsweise Subaru Okiya. Und zwar hat dieser Char-Aznable in der Serie den Spitznamen Roter Komet, auf Japanisch Akai Suisei, wenn ich das mal so ein bisschen falsch aussprechen darf. Akai, also für Rot, und der japanische Synchronsprecher von Char-Aznable ist eben auch Shuichi Ikeda, der eben auch Shuichi Akai synchronisiert. Und da setzt sich eben auch Shuichi und Akai zusammen. Ja, sein ehemaliger Name in der Organisation, Dai Moroboshi, der kommt ebenfalls von Char-Aznable und zwar von dessen wahren Namen Kaswal Rem Daikun. Und Daikun hört sich da ebenso an wie Daikun, also Daikun. Und Dai Moroboshi ist ja sein Name damals gewesen. Subaru Okiyas Name kommt auch von diesem Kaswal Rem Daikun. Und zwar klingt Kaswal im Japanischen so ähnlich wie Kyasubaru. Also kann ich jetzt eigentlich nicht so bestätigen, aber es wird wahrscheinlich so sein. Und dementsprechend ist der Name auch an die Serie aus Mobile Suit Gundam angelehnt. Hey, sag mal, wenn du dein Leben noch einmal leben könntest, würdest du alles genauso machen wie bisher? Nicht ganz. Ich würde mir von Anfang an Brillen kaufen, die wie Subaru Okiyas aussehen. Brille Okiya. Soweit dann auch mit den Theorien rund um Shuichi Akai und Subaru Okiya. Dann machen wir mal weiter mit dem Narbenmann und Borben, was wir ja beides bisher hier völlig außen vor gelassen haben in dieser Diskussion. Ich hatte ja nur einmal kurz den Narbenmann hier angesprochen, dass der wahrscheinlich nicht Shuichi Akai ist. Ja, wie steht's denn da mit der Beweislage rund um den Narbenmann und Borben? Ja, also instinktiv würde man ja oder soll man ja vermuten, dass es sich um den echten Akai handelt, was ja Jody dann auch tut. Aber das erste Problem, das du ja auch angesprochen hast, ist dann schon mal, dass der Mann mit der Narbe Rechtshänder ist, was man auch sehr deutlich sieht, als er die Pistole benutzt und Shuichi im Ausstieg Linkshänder ist. Weiter ist es natürlich absolut sinnlos, dass Shuichi einfach so rumläuft, wenn er seinen Tod vortäuscht, der ganze Plan dann ja hinfällig würde und eben hier in Gefahr gebracht würde. Und wenn er jetzt sein Gedächtnis nicht verloren hat, dann ist es wieder fraglich, wer diese Warnung später im Kaufhaus für Jody hinterlassen hat, dass sie weglaufen soll, wenn ich es richtig im Gedächtnis habe. Und er scheint ja auch aktiv Jody zu stalken in gewisser Weise schon. Dann später, kurz als er eigentlich hätte erschossen werden sollen, grinst er ja auch Chianti an. Und warum sollte er sie angrinsen, wenn er nicht weiß, wer sie ist? Entweder es ist Shuichi und er hat sein Gedächtnis nicht verloren, dann ergibt es keinen Sinn, sich überhaupt offen zu zeigen. Oder er hat sein Gedächtnis verloren, dann gibt es auch keinen Grund, so zu handeln. Also ja, das ist eine logische Erklärung, in der er der Narbenmann Shuichi Akai ist und so handeln würde. Ja, es gab da ja die Szene, wo in der Taito-Bank, wo ja Jody und der Narbenmann nebeneinander saßen, allerdings kein Wort miteinander gewechselt haben, beziehungsweise Jody ihn nur angesprochen hat, er aber nicht geantwortet hat. Aber im Baker-Kaufhaus mit der Organisation, da hat er sich ja das eine Handy von so einem Mann ausgeliehen, was man natürlich nicht einfach so machen kann, ohne mit dem zu sprechen. Also über Zeichensprache ist es doch ein bisschen kompliziert. Also wird er wahrscheinlich doch sprechen können und einfach nicht vor Jody gesprochen haben wollen, weil sie sonst natürlich rausgefunden hätte, dass es nicht seine Stimme ist. Denn solche Instrumentarien wie Kaito Kid und Conan sie haben, besitzt natürlich die Organisation wahrscheinlich nicht oder Borben auf jeden Fall nicht, wenn es denn sich bei dem Narbenmann um Borben handeln sollte. Es gibt ja nicht nur keinen Sinn für Akai so rumzulaufen, Wenn es jetzt jemand anderes vom FBI wäre, würde es noch viel weniger Sinn ergeben, weil dann ja ebenso Kier in Gefahr gebracht würde. Beim CIA ist die Lage ja ähnlich, da Kier ja eigentlich zum CIA gehört. Könnte zwei Ziele verfolgen. Zum einen ist es das FBI, aus der Reserve zu locken, insbesondere natürlich Jodie, was Sinn ergibt, da sie und Naki sich nahe standen. Oder auch die Organisation aus der Reserve zu locken oder überhaupt anzulocken. Da würde eben immer Kier in Gefahr gebracht werden. Und so ein Verhalten gibt dann eben wenig Sinn. Die Frage ist, was wollte eigentlich dieser Mann in der Tato-Bank erledigen? Na, ich denke mal eigentlich gar nichts. Er wollte einfach nur vor Jodie auftreten und dann ihre Reaktion testen, ob sie denn auch an ein Überleben von Akai glaubt oder ihn für tot hält und so weiter. Oder ein Konto eröffnen, weil er ja gerade erst wieder zur Organisation gestoßen ist, wahrscheinlich aus dem Ausland. Ja, eben, das wäre, finde ich, auch noch verdächtig, dass er irgendwie erst in so einer Seitengasse verschwindet und dann auf einmal wieder auf die Hauptstraße kommt und in diese Bank geht. Also spricht er schon dafür, dass er irgendwie hinter ihr immer hergeht oder eben will, dass sie ihn sieht. Und wo könnte Subaru Okiya zu diesem Zeitpunkt gewesen sein? Ich meine, er war ja auch zu dem Zeitpunkt irgendwo in der Nähe oder in der Tato-Bank, richtig? Nein. Hast du nur Aufnahmen gesehen? Ja, er hat nur Aufnahmen gesehen und war deswegen auch in der Tato-Bank und ist dann gleich zum Baker-Kaufhaus gelangt. Also das war. Also genau wie die Organisation hatte nur diese Aufnahmen gesehen, beziehungsweise Wodka. Ja, genau. Nee, er war dann ja noch. Kurz vor Kapitel 700 war er noch in der Tato-Bank drinne und hat da Nachforschung betrieben und hat dort geguckt, ob der Mann, den er denn aus seiner Vergangenheit kennt, was natürlich sehr wahrscheinlich, ja, wer könnte das sein, wahrscheinlich dieser Borbin, oder er meinte tatsächlich den Shuiji Akai, wenn er denn nicht Shuiji Akai selber ist, und der war wahrscheinlich in Kapitel 699 oder so da, als dann Conan und so noch mit dem Selbstmordtypen da beschäftigt waren. Da war er wahrscheinlich irgendwann da, wenn man das so zeitlich sehen will. Genau, Okiya gibt hier am Ende diesen Fall im Baker Kaufhaus, diesen mysteriösen Satz von sich, dass er dann am Ende doch nicht diesen Bekannten gesehen hat. Das ist vermutlich eher eine kodierte Aussage eben für Conan, um ihm deutlich zu machen, dass der Mann, der aussieht wie Akai, nicht Akai ist. Conan hat ja die beiden nie zusammen gesehen und war ja auch ganz offensichtlich verwirrt von dem Auftauchen von Namen Akai, was ja auch sein Ziel möglicherweise gewesen sein könnte. Ja, was ich ja annehme, ist, dass es zwischen Akai, was wenn wir jetzt mal annehmen, dass es sich bei Akai um Okiya handelt, dass es dann zwischen Akai und Borbin in der Vergangenheit eine ähnliche Beziehung gab wie zwischen Akai und Jin, also eine ähnlich große Feindschaft, und dass er dann entsprechend auch ihn jetzt deswegen so anspricht und ihn auch erkennt, vielleicht aus der Vergangenheit. Obwohl er ja meinte, dass es nicht der ist, für den er ihn hielt. Also das ist wahrscheinlich die Nachricht für Conan, und davor spricht er dann über seine Vergangenheit, was Conan natürlich auch zu diesem Gesichtsausdruck bringt, dass er verwundert ist. Das kann natürlich doppeldeutig sein oder kann natürlich mehrere Sachen daraus jetzt schlussfolgern. Ist natürlich nicht offen gesagt, was es denn jetzt genau ist. Also ich habe ja vor längerer Zeit die Theorie auch schon aufgestellt, dass es sich bei Bourbon und Shuichi eben um Geschwister handeln könnte, weil eben sowohl Bourbon als auch Rai, was ja der Codename von Shuichi war, als er noch in der Organisation tätig war, eben nordamerikanische Whiskys sind und dementsprechend nah verwandt. Ich habe jetzt die Details nicht mehr im Kopf, weil im Wesentlichen beruhte das darauf eben. Ja, wäre auf jeden Fall sehr schön. Was auch so einen Hass erklären könnte, eben geschwisterliche Rivalität oder das eben beim Bruder dann so ein Verrat an der Organisation nochmal schwerer wiegt. Zumal, wenn die Konstellation so ist, dass Bourbon Bruder oder Schwester an Akai ist und Mitglied der Organisation, dass das eben der Grund sein könnte, wie Shuichi überhaupt in die Organisation eingeschleust wurde, was ja sicherlich auch nicht so einfach sein dürfte. Das würde auch Bourbons Aussage erklären, dass kein anderer außer er Akai am besten kennt. Und dass er der Einzige sei, der ihn auch töten dürfe. Also er glaubt da offensichtlich nicht an die Aktion mit Kier, dass es da wirklich eine Ermordung gab. Kommen wir mal zu den Motiven dieses Mannes. Erstens, er hat ja diese Nachricht geschickt, um den Fall zu lösen. Also er hat diese abgeschickt. Aus welchen Gründen wollte er schneller raus? Oder was könnte da sein Motiv? Ich nehme mal stark an, dass er einfach Conan darauf aufmerksam machen wollte, beziehungsweise Kogoro, wenn er annimmt, dass Kogoro der große Detektiv ist, dass er die auch auf ihn aufmerksam machen wollte. Beziehungsweise er kennt ja auch schon Conan aus der Tato-Bank oder vorher. Da sind die ja beide schon aufeinander getroffen. Der scheint ihn deswegen auch zu kennen. Und da ist natürlich klar, dass er dann auch irgendwie alle möglichen Leute auf ihn aufmerksam machen will. Vergleiche Jody und André Kamel. Also er will einfach, dass er gesehen wird. Zumindest zu vermuten, dass der Narbenmann an Conan interessiert ist, da er ihm ja auch in der Bank das Leben rettet schon mal. Und genau, und die nächste Frage wäre dann, warum er ihm das Leben gerettet hat. Also eben aus einem gewissen Interesse. Das ist noch eine gute Frage. Ich denke mal, dass es auch eine Verbindung zwischen Borben und Wermut gibt. Und Wermut hat ja Conan auch mehrmals schon das Leben gerettet und auch den um ihn herumstehenden Personen. Zum Beispiel Kogoro hat sie ja auch schon das Leben gerettet, in einem gewissen Sinne. Und vielleicht ist Borben auch ähnlich gelagert wie Wermut, wenn die beiden zusammenarbeiten. Was natürlich sehr anzunehmen ist, da Borben, wenn er als Narben-Akai auftritt, natürlich auch irgendwie eine Maske braucht, die natürlich sehr wahrscheinlich dann auch von Wermut kommt, die ja zumal Meisterin war es ist. Auch Wermut, die letzten Endes verhindert hat, dass er erschossen wurde. Genau, da fuhr sie ja. Dann ja schussbereit und sie hat dann in eine Nachricht überbracht, worauf er hin die ganze Aktion abgeblasen hat. Aber es ist auch möglich, dass Burm einfach ganz im Feld im Zusammenhang mit Kier vor allem recherchiert hat und da auf Conan im Zusammenhang mit der Detektei gestoßen ist und vielleicht einfach Interesse an ihm hat und mehr über ihn erfahren möchte. Und da wäre es natürlich dann eher schlecht, wenn er bei dem Banküberfall getötet wird. Insbesondere gilt das natürlich, wenn er irgendwie eine Erfahrung hat bringen können, dass Conan auch im Krankenhaus zugegen war. Dann ist es natürlich auch so, dass wenn Conan erschossen worden wäre, dass die ganze Situation nochmal eskaliert wäre und es ihm auf jeden Fall schwer gefallen wäre, wieder schnell aus der Bank zu verschwinden. Hat er die Gunst der Stunde genutzt und ist einfach abgehauen. Ja, nein, aber er hatte ja, es wäre ja für ihn von Nachteil gewesen, wenn er zu lange in der Nähe von Joey geblieben wäre, dann wäre ihr ja vermutlich irgendwann mal aufgefallen, dass er nicht der echte AKI ist. Und dann ist auch diese Aktion wieder hinfällig und die weitere Beschattung von Jody und eventuell auch Kevin oder Black sogar. Noch einmal ganz kurz zu der Aktion, als der Narben-Akai auf diesen einen Bankräuber schoss. Da ist ja auch ein wichtiger Punkt. Im Manga ist bei diesem Mann die obere Gesichtshälfte, also die Augenpartie, nicht deutlich zu erkennen. Was natürlich auch einen Grund haben könnte. Und zwar sind ja bekam er genau wie alle anderen Geiseln Klebeband um den Kopf herum, also um die Augen und am Mund. Und da könnte vielleicht irgendetwas von der Maske beschädigt worden sein. Also es sollte nicht zu erkennen sein. Ja, vor allem, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Maske von Wermut angefertigt wurde und man sieht das ja öfters, die Masken, die von Wermut oder eben Kit angefertigt werden, die kann man leicht abreißen vom Gesicht wieder und dann kommt das Originalgesicht zum Vorschein. Also ist zu vermuten, dass die nicht so stabil sind und wenn er eben Klebeband wieder abgerissen würde, dass die Maske auch abgehen würde einfach. Ja, und wenn die Maske natürlich kaputt ist, dann muss er natürlich umso schneller sehen, dass er noch aus der Bank rauskommt, damit Jody das nicht sieht, dass da irgendwas kaputt gegangen ist. Und auch nicht unter den Aufnahmen irgendwie kommt, also mit der Masse. Genau. Verlässt. Und die Frage ist, wie hat er eigentlich diesen Klebeband eigentlich entfernt? So wie Jody, oder? Er hatte doch noch, glaube ich, irgendwie Klebeband am Mund, nicht? Ja, und genau. Demnach müsste es ja eine andere Art gewesen sein als Jody, weil sie ja mit ihrem Mund dann noch irgendwie Klebeband entfernt hat an Füßen oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Oder es gab noch eine Person. Das wäre auch möglich, aber das ist natürlich die Frage, wo die war. Also. Ja, genau. Okay, ich denke mal, wir gehen einfach mal weiter. Jetzt ist natürlich noch eine neue Person auf den Plan getreten, mit der man vorher eigentlich gar nicht so gerechnet hat in diesem Viererbündel, wo eigentlich so gut wie klar war, beziehungsweise viele Fans annahmen, dass es sich bei Narben-Akai um Borben handelt und eben Shuichi Akai als Subaru Oki jetzt aktiv ist. Jetzt kommt eben eine neue Person hinzu, das ist Masumi Sera, die wir vorhin auch schon angesprochen hatten. Und die handeln jetzt viele Fans auch als Borben. Finde ich zwar ehrlich gesagt nicht ganz so sinnvoll, aber ich denke mal, dass es doch sehr viele Punkte gibt, die dafür sprechen. Also, zuerst mal, ob sie jetzt Borben ist oder so, ist natürlich frei, aber was ich für relativ gesichert halte, ist, dass sie die Schwester von AKI ist. Und zwar gibt es da wieder dasselbe Wortspiel, eben in Bezug auf die Serie Gundam, wo die Schwester von dem Charakter Charles Nero, Sailor Mars war es, glaube ich. Genau, Sailor Mars. Sailor Mars hieß und was dann eben sehr ähnlich wie Sailor Masumi heißt oder klingt. Ja, und das ist eben auch, Sailor Mars ist in der Serie Mobile Suit Gundam auch die Schwester von Char Aznable, an denen ja Shuichi Akai und Subaru Oki angelehnt sind. Also ist sehr wahrscheinlich, dass dann Sailor Mars, wenn Gosho Aoyama das richtig übernehmen sollte, dann auch die Schwester von Akai bzw. Oki ist, sollte das dann dieselbe Person sein. Wenn eben sie ja die Schwester von Akai ist, dann helfe wieder die alte Theorie von mir zu, dass Burn und Akai eben Geschwister sind. Und in dem danach wäre eben Sierra auch Burn. Das Problem dabei ist natürlich zum einen mal, dass die Namen, also die Codenamen der Mitglieder der Organisation meistens so gewählt sind, dass die männlichen Mitglieder Spiritosen, also wirklich hochprozentiges als Namen erhalten und die weiblichen Mitglieder eher weinbasierte Getränke wie Sherry, Wermut, Chianti, Kir, was ja sogar ein Cocktail ist. Gab es da eigentlich bisher überhaupt eine Ausnahme in dieser Regelung oder wurde alles bisher so benannt? Wenn Bourbon weiblich ist, dann wäre das die erste Ausnahme von dieser Regelung. Ja, vielleicht ja eine Finte von Aoyama, dass man was Falsches annimmt aufgrund der vorherigen Ereignisse. Das kann natürlich sein. Ja, wobei bei denen weiß ich ja auch immer so, dass sie alle für einen Jungen halten. Also es könnte so ein Witz sein, dass sie deswegen einen jungen Namen hat. Ich glaube es ja eigentlich nicht, aber es würde passen. Das ist ist richtig, vor allem weil das ja auch über mehrere Kapitel so gehalten wurde, dass sie immer für einen Jungen gehalten wurde. Und Aoyama hat ja auch extra die Namensbox, die eigentlich so bei vielen Charakteren, beziehungsweise eigentlich allen üblich ist, hat er mit Absicht weggelassen. So wissen wir bisher eigentlich gar nichts über ihr Alter und sonstige Informationen. Und ihr Name war ja auch lange Zeit nicht bekannt, bis Aoyama dann mal per Twitter bekannt gab, dass diese Frau oder dieser Mann, diese Frau, Sera heißt, wo viele Fans auch noch nicht aufs Geschlecht schließen konnten. Also es ließ ja lange Zeit in der Tat offen. Von daher könnte es natürlich gut sein, dass es deswegen Bourbon sein könnte. Es könnte natürlich aber auch schlicht deswegen gewesen sein, da ja alle bei Sierra erstmal vermuteten, dass es sich an einen Jungen handelte, bis auf James Black, der sie sofort als Mädchen erkannte, was dann natürlich vermuten lässt, dass er sie persönlich kennt. Black ist ja als erfahrener Agent und Leiter dieser Aktion, kennt ja auch schon einige Agenten, zumindest Jody aus Kindesalter, und womöglich kennt er auch da familiäre Hintergründe und daher auch kennt er Masumi Sera. Ja cool, ich kann mir jetzt bei Shuichi weniger vorstellen, dass James Black zu sich nach Hause zum Essen einlädt und die ganze Familie vorstellt. Ist natürlich möglich, dass er ihn kennt oder eben, da sie ja auch zum einen die Intelligenz besitzt und zum anderen die Kampfsportfähigkeiten, dass sie selbst in der Richtung irgendwie tätig ist und womöglich sogar von James Black dann selbst herbestellt wurde, warum er dann auch leugnet, sie zu kennen. Also das würde dann natürlich wieder dagegen sprechen, dass Sarah Bourbon ist, außer man geht davon aus, dass James Black ebenfalls mit der Organisation involviert ist. Ich habe noch mal eine Frage bezüglich der Theorie, dass Sera und Akai Geschwister sind. Das hieltest du ja für sehr sicher an. Gibt es eigentlich noch weitere Hinweise, außer eben diese Verbindung zu Mobile Suit Gundam? Ich meine, das ähnliche Aussehen, aber ansonsten ist ja eigentlich nicht so viel, oder? Also zum Beispiel in Kapitel 773, bei dieser Geiselnahme in der Detektei, versucht der Sera, den Geiselnehmer da ins Schussfeld der Polizeischarfschützen zu locken. Und als Rans bemerkt, zieht sie ja den Vorhang wieder zu vom Fenster, um Seras Vorhaben damit zu vereiteln. Und Ran meint dann zu ihr, dass Shinichi nicht zulassen würde, dass irgendjemand sterben soll oder wird. Und darauf reagiert Sera eben mit einem sehr verblüfften Gesichtsausdruck, was für mich darauf schließen lassen könnte, dass wenn Sera jetzt die Schwester von Shuichi Akai ist und schon Nachforschung zu seinem Tod angestellt hat und auch weiß, dass Conan da involviert war bei diesen Plänen eben, dass eben Shuichi überleben sollte, dann könnte sie jetzt Zweifel bekommen haben an Akais Tod, eben weil Conan Rans Worten nach keinen Toten zulassen würde. Voraussetzung dafür ist jetzt natürlich, dass Hera weiß, dass Shinichi und Conan die gleiche Person sind, dass sich Ran ja auf Shinichi bezogen hat mit ihrem Zitat. Ja, dass sie das weiß, ist ja schon sehr wahrscheinlich. Also gibt ja mehrere Andeutungen darauf, dass sie das weiß. Beziehungsweise Conan legt sie eigentlich auch förmlich darauf an, dass Sera das herausfindet, dass er Shinichi ist. Also es ist ja schon mal davon auszugehen, dass wenn Sera nach Japan kommt, sie sagt, es ist gerade erst ins Land gekommen bei ihren ersten Auftreten, dass sie bereits Zweifel hat am Tod ihres Bruders und dass sie eben auch dementsprechend schon Nachforschungen angestellt haben muss zu Conan, wenn sie seinen Namen kennt, ist klar. Weitere Hinweise wäre auf jeden Fall, dass Conan, also Ai von Sera erzählt, sagt, dass sie ihm bekannt vorkommt und er der Meinung ist, dass sie kein Feind ist einfach. Das heißt, ihm ist auch zumindest eine Ähnlichkeit zu Akaya aufgefallen und auch Cam und Jody kommen sie bekannt vor, die ja auch bei der Akaya kennen. Außerdem sagt sie, dass sie bis vor ein paar Jahren in Japan gewohnt hat und dann nach Amerika gezogen ist, was auch mit der Familie nach Amerika gezogen ist, was auch auf Akaya und seine Familie dann eben zutreffen würde. Genau, das war vor 3 Jahren, da zog sie in die Vereinigten Staaten. Wahrscheinlich auch von der Organisation dann, wenn sie denn Bourbon sein sollte. Mir ist übrigens noch gerade aufgefallen, ich kann ja meine eigene Frage hier mal ein bisschen beantworten, dass Sera und Shuichi Akai beide ihren ersten Auftritt in einem Bus hatten. Also Akai bei der Busentführung in Band 29 und Sera eben bei diesem Angriff auf Sonoko, wenn ich das mal so sagen darf. Das war ja auch im Bus. Vielleicht hat Aoyama das ja absichtlich gemacht, um da einen Hinweis zu streuen. Und ansonsten gab es natürlich auch noch, wenn wir jetzt mal annehmen, dass Akai Okia ist, gab es noch dieses mysteriöse Aufeinandertreffen, wo ja Sera auf Shinichis Haus angespielt hat, dass sich da die Vorhänge bewegt haben und Okia stand da hinter dem Fenster, hat sie dann beobachtet und so weiter und so fort. Also das spricht jetzt auf jeden Fall dafür, dass Subaru, wer jetzt ist hinten angestellt, sie erkannt hat, da er ja anschließend auch, also er hat ja nicht nur skeptisch runtergeblickt, sondern er hat anschließend auch, als Ai mit den Detective Boys einkaufen ging, sie verfolgt oder beschattet, wie man will, das heißt, er scheint sie als Gefahr wahrzunehmen. Das klingt jetzt sehr logisch. Ich hatte vorher eigentlich nie so darüber nachgedacht, dass Sera wirklich als Bourbon aktiv sein könnte, aber das klingt doch jetzt alles schon viel logischer hier. Aber hat der Aoyama nicht irgendwie gesagt, dass sie mal mit Ai zusammentreffen würde und dann hätte das aber keinen Zusammenhang zu dem Bourbon-Plot? Ich meine, dann kann sie ja nicht Bourbon sein irgendwie, oder? Also er hat es gesagt, ich habe es wirklich nicht im Kopf, dass es ja ein Höhepunkt. Die beiden Höhepunkte wäre das Aufeinandertreffen der beiden Wölfe. Nee, er hat Sera und Ai benannt und sie namentlich und sie beide als Wölfe bezeichnet, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wölfe war ja auch die Bezeichnung von Subaru für die Mitglieder. Und Akai? Und von Akai, richtig, richtig. Es besteht dann ja auch noch die Möglichkeit, Ai nicht mehr wirklich als Organisationsmitglied betrachtet werden kann, dass eventuell Sera auch ein ehemaliges Organisationsmitglied ist. Die Möglichkeit sollte man auch in Betracht ziehen. Naja, aber da ist es dann etwas problematisch, wie sie eben aus der Organisation rausgekommen wäre. Das wäre dann wahrscheinlich nur unter falscher Identität möglich, weil Ai ist ja jetzt geschrumpft. Ja, ich hatte auch schon mal spekuliert, ob denn nicht Sera ein Opfer des Apoptoxin sein könnte und deswegen eben Conan und Ai hinterher spioniert. Es würde dann ja auch Sinn ergeben, warum sie herausfinden will, ob Conan und Shinichi die gleiche Person sind. Ja, vielleicht gibt es ja noch mehr dahinter, was also wir dann später erst erfahren. Sie hat ja auch ein Interesse an Ai. Es ist natürlich so, die bisherigen Opfer des APTX, die werden jetzt nicht so ungefähr 18 Jahre alt oder wie alt sie halt genau ist, sondern entweder zu Grundschülern oder, ja, wie alt Remut halt ist. Man weiß natürlich nicht genau, wie das funktioniert, aber es wäre das erste Mal, dass jemand eben in so ein Alter zurückschrumpft. Bin ich mir nicht so sicher, ob die Theorie dann zutrifft. Aber ich glaube, das waren immer 10 Jahre, oder nicht? Ja, dachte ich mir auch. Also ich hatte ja auch. Zum Beispiel Sharon Wynyard soll ja 49 sein. Und Chris Wynyard, wie war das, 29? Oder? Ja, wobei so das schon 20 Jahre. Wobei beim APTX natürlich noch ganz viele Fakten offen sind. Also das ist ja noch nicht sehr viel bekannt. Deswegen sagt Jody ja auch zu Wermut, beziehungsweise fragt sie, warum sie nicht altert. Also und dann fliegt das Flugzeug über diesen Hafen. Dann fliegt das Flugzeug über den Hafen. Also ein ganz wichtiger Moment. Ja, es ist auf jeden Fall nach wie vor eben unklar, wie das Ganze funktioniert. Aber wenn sie jetzt Grundschüler wäre, dann wäre das Ganze klar. Oder so ungefähr im Alter von Wermut. Aber so bin ich mir nicht sicher. ob das wirklich der Fall sein kann. Wir sollten auch nicht vergessen, dass Gushō Aoyama ja auch wieder in diesem letzten Interview angedeutet hat, persönlich, dass eben Sera eine Schwester eines Hauptcharakters, glaube ich, sein könnte. Richtig, also er ist ja auch auf eben diese Theorie eingegangen, die sich ja schnell entwickelt hat. Genau. Hat sie jetzt nicht bestätigt, sondern hat gleich, mehr oder weniger, ja nicht wörtlich, weil es ja, auf Japanisch geführt wird, aber hat gesagt, es ist möglich, dass sie vielleicht die Schwester von einem wichtigen Charakter ist und hat dann gelacht. Also, ja, aber was will man denn auch so als Zeichner einer Serie machen, wenn das schon so in den Fankreisen umhergeht? Ich würde dann versuchen, das irgendwie so halbwegs zu bestätigen und dann doch einen Punkt offen zu lassen, was dann irgendwie doch ein bisschen Zweifel bei den Fans wecken könnte. Und das wäre dann eben dieser Punkt, den Korob ja auch schon angesprochen hat, dass es eben dieser Höhepunkt neben dem Borben-Arc sein könnte. Das könnte ja vielleicht so eine Sache sein, dass er einfach nur so gesagt hat, um vielleicht doch die Fans wieder ein bisschen zweifeln zu lassen, ob sie denn jetzt wirklich Borben ist. Man kann sich bei Aoyamas Hinweisen und seinen gesprochenen Sätzen und so weiter ja nie immer ganz sicher sein, ob es wirklich so meint, wie er es meint, oder ob er dann doch eine zweite Absicht dahinter hat. Oh klar, als Krimi-Autor muss der auch gut täuschen können. Zweifelhaft ist natürlich auch die Szene nach der Entführung von Ayumi. Ja, das mit dem Computer, ne? Von dem Fall. Ja, richtig. Also, dass es eben bei Daten leicht ist, die zu löschen. Und das soll eben vermutlich auch andeuten, dass sie Ai auch auslöschen möchte. Also eben das Video von Ai löscht. Aber das sowas Ähnliches hatte man ja schon im Wermut-Arc, dass ihm sehr stark angedeutet wurde, dass Joe die Wermut ist. Was dann natürlich nicht der Fall war. Und rechts am Rand kann man dann auch lesen, das Ziel des Kidnappers wurde erkannt, aber was ist Seras Ziel? Also es scheint so, als möchte Gosho hier bewusst verwirren, was ihr dagegen spricht eigentlich, dass Sera Borben ist. Allerdings ist mir auch nicht klar, was dieser Satz von ihr überhaupt aussagen soll und weshalb sie dieses Video löscht. Also wenn sie eigentlich löschen möchte. Also wenn ich mal mit meiner Theorie weitermache, dass sie das Apoptoxin entwickelt hat, also Ai hat es ja entwickelt, und dass dann Sera auch Opfer davon war oder wurde und Sera auch davon weiß, dass Ai das entwickelt hat, dann könnte sie vielleicht damit die Vergangenheit meinen, dass man diese eben nicht so einfach löschen kann und dass es eben großer Fehler war, diese Arbeiten weiterzumachen an diesem Schrumpfgift. Und sie deswegen wahrscheinlich irgendwie einen Hass auf Ai hat. Ja, der natürlich aber nicht berechtigt ist, denn Conan hat natürlich auch keinen Hass auf Ai, sondern kämpft jetzt gemeinsam mit ihr auch gegen die Organisation. Also vielleicht so irgendwie sowas. Ich bin mir da nicht sicher, weil ich weiß nicht genau, wo sie jetzt dieses Video löscht, ob sie das aus dem Internet nimmt oder was die Frau da. Ja, das ist auch eine große Frage. Sie ja dadurch Ai, dass sie verhindert, indem sie verhindert, dass die Organisation die dadurch irgendwie aufspürt und es also für einen Hass auf Ai spricht das eher nicht. In dem Fall könnte Wermut das Sorgerecht für Masumi Sera beantragen, da sie ja beide eben eine gewisse Verbindung zu APTX hätten. Ich glaube nicht, dass das Familienrecht so funktioniert, aber es ist möglich. Also bei Masumi Sera gibt es ja in der Tat noch sehr viele Spekulationen. Also das hat er eigentlich das ganze Gebilde durcheinander gebracht, das vorher eigentlich schon so felsenfest dastand. Und jetzt hat einmal Masumi Sera auf und bringt alles nochmal durcheinander. Ich weiß nicht, ob Aoyama das nicht vielleicht doch nur gemacht hat, um eben die Spekulation wieder ein bisschen anzufeuern. Ist gut möglich, da er auch die ganze Geschichte lange trainiert hat vorher. Und ihm ist ja ganz offensichtlich so ungefähr bewusst, was in den Fankreisen spekuliert wird. Und also ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, das ganze Gebilde ist dann wieder hinfällig, weil darauf, dass Aki höchstwahrscheinlich so bei Okia ist, beziehungsweise genau umgekehrt, und der Nabenmann höchstwahrscheinlich eben Borben, hat das wenig Einfluss. Die Frage ist eben nur, wie sie in dieses Bild reinpasst. Ja, genau, also praktisch eine Erweiterung des Ganzen. Aber vor allem bei Sera gibt es ja noch die vielen, vielen Informationen, die Aoyama uns gegeben hat, die wir noch nicht verarbeiten können. Es ist ja beispielsweise, was wir schon hatten mit diesem Video, das sie dann gelöscht hat. Da haben wir eigentlich noch, hat er irgendwie noch so kein einziger Fan eine plausible Erklärung dazu, wie man das dann alles ineinander in Einklang bringen könnte. Also, was ich auf jeden Fall sehr positiv von Aoyama finde, dass er Sera sehr häufig jetzt in die Handlung eingebracht hat. Also jedes Kapitel, was er bei Okia nicht so war, nachdem er da sein Debüt hatte, kam er hin und wieder mal. Ja, ich finde, sie hat irgendwie so gewisse Ähnlichkeiten oder so ein Ersatz für Eiske, der ja auch in die Vereinigten Staaten gegangen ist, um der CIA-Agent zu werden. So in etwa kommt mir das vor. Ich hatte auch früher die beiden schon mal häufiger in Verbindung miteinander gebracht. Vielleicht kommt da ja auch noch irgendwas. Wobei ich jetzt auch nicht mehr so fest daran glaube, dass sie beide irgendwie in Verbindung miteinander stehen. Das scheint mir doch nicht ganz so plausibel. Und auch ein bisschen weit hergeholt. Wenn ich noch kurz ein bisschen zurückgreifen darf auf die Theorie, dass ihm sehr Bourbon ist. Das ein Problem, das da natürlich auftritt, ist, wenn sie Bourbon ist, dann müsste sie quasi fast zwingend auch der Narbenmann sein. Und da gibt es dann schon mal ein Größenproblem, da ja der Narbenmann ungefähr die Größe von AKI haben sollte. Und AKI um einiges größer ist als RAN. Und Sera ungefähr genauso groß ist wie RAN. Wobei man dazu dann aber sagen muss, dass bei den Verkleidungen von Kit und Wermut das Ganze bisher nie eine Rolle gespielt hat, weil Kit hat sich ja auch als RAN bereits einmal verkleidet. Und als Genta. Ja gut, das ist natürlich ein Sonderfall, aber... Ach so, ja, als er im Loch da stand. Also in einem Loch stand der Narbenmann eher nicht, wäre auch eher kontraproduktiv. Kit hat sich auf jeden Fall als RAN mal verkleidet und als Kororobo ja auch große Größenunterschiede bestehen. Es scheint irgendwie bei den Verkleidungen einen Weg zu geben, das Problem zu umgehen, wäre ja sonst auch eher blöd, wenn sich Kit oder Wermut nur als man verkleiden könnte, der genau dieselbe Größe hat. Andererseits besteht aber auch das Problem, dass im Kaufhaus Narbenmann ja in der Toilette an Camel vorbeigegangen ist. Also es steht zu vermuten, dass er eben nicht einen Jody gestalkt hat, sondern auch Camel, um auch aus seiner Reaktion ablesen zu können, ob er der Meinung ist, dass Aki tot ist oder ob er vielleicht eben weiß, dass er nicht tot ist. Und dann, als Camel Sierra vorgestellt wurde, war sie überrascht davon, oder schien zumindest vorher nicht gewusst zu haben, dass Camel FBI-Agent ist. Das würde sich dann wieder ein wenig widersprechen. Die Stelle ist dann überhaupt auch interessant, da sie ja, als sie erfährt, dass Camel ein FBI-Agent ist, wissend grinst. Ja, ist also eine Interpretationssache. Ich habe noch mal eine Frage bezüglich, du hast ja vorhin gesagt, dass Bourbon zwingend auch, also wenn Sera Bourbon ist, dass sie dann auch zwingend der Narbenmann sein müsste. Ja, es liegt zumindest dann nahe. Ja, also ich könnte mir auch gut... Ist dann natürlich wieder die Frage, wenn der Narbenmann nicht Bourbon ist, wer ist dann der Narbenmann, aber es könnte natürlich auch in einem Handlang oder so sein, das ist natürlich... Genau, das dachte ich mir auch, könnte natürlich auch gut möglich sein. Allerdings war die ganze Aktion schon etwas wagemutig, gerade als er so Kärnte in den Gewehrlauf grenzt, und ob ein schlichter Handlanger das so machen würde, halte ich auch nicht unbedingt für wahrscheinlich. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Tja, also ein anderes Mitglied der Organisation, das wir bisher kennen, gibt es da ja auch nicht. Die waren ja alle auch in beim Baker Kaufhaus aktiv, eben bis auf den Boss, aber ich nehme an, dass der jetzt nicht gerade so der Handlanger von Bourbon ist. Sonst vielleicht noch ein neues Mitglied, aber das würde ich dann auch nicht ganz so gut finden, wenn das dann ein bisschen, wenn wir dann noch 9 Mitglieder der Organisation haben. Jetzt ja, gut, es gibt ja immer so, ja, immer wieder so Menschen, die ganz unten in der Hierarchie der Organisation stehen, wie zum Beispiel Akemi, die ja auch keinen Codenamen hatte, oder Rikomichi Kusuda. Richtig, oder der Programmierer Itakura hieß der, der ja auch kein wirkliches Mitglied war, sondern eben mehr Handlanger und von daher nicht so wichtig. Also es wäre möglich, aber angesichts des Verhaltens von Namen Aki glaube ich eher, dass es wenn dann Bourbon ist. Also wenn wir mal in die Zukunft schauen, wie würde es denn dann zum Beispiel aussehen? Also nehmen wir mal an, Masumi Sera wäre Akais Schwester und wenn sie nicht Bourbon wäre, dann würde ja zum Beispiel Bourbon irgendwie durch Sera auf die Schliche kommen, dass Akai irgendwie noch lebt. Und es dann wieder zu einer Konfrontation kommt. Ja gut, Bourbon vermutet ja ohnehin bereits, dass Aki lebt und... Genau, und dann würde es zu... Also es kann... Dann würde es ja dann zu einer Konfrontation kommen, bei der vielleicht auch Hondo ins Spiel kommt und womöglich noch in ferner Zukunft, das ist natürlich rein spekulativ, Hondo und Sera möglicherweise eine Liebe zueinander entwickeln. Das ist jetzt natürlich sehr spekulativ, ja. Also es kann auch sehr viele verschiedene Punkte geben, warum es jetzt ein Treffen gibt, wie das denn rauskommt. Das überlasse ich dann mal ganz Gosho und was er dann also damit anstellt. Ich gehe auf jeden Fall auch davon aus, dass Sera eben eingeführt würde, um mittelfristig die Handlung wieder voranzubringen. Die ist jetzt doch in den Bänden davor etwas eingeschlafen. Und es dann, wenn sie nicht selbst Bourbon ist, zumindest sie dafür sorgt, dass es zur Konfrontation direkt mit Bourbon kommt. Und wenn sie Bourbon ist, dann die Situation natürlich noch um einiges brisanter, da sie ja höchstwahrscheinlich bereits Connens Identität kennt und auch an Ei bereits dran ist. Ich vermute sehr stark, dass wir in Kapitel 800 dann wieder mit etwas mehr Handeln rechnen werden. Mindestens. Ich nehme mal auch an, dass wir einen weiteren Hinweis zum Boss erhalten werden, zumindest zu seiner Art, Vorgehensweise etc. Ja, das gab's ja in Kapitel 700 auch schon einmal ganz kurz jetzt wieder, aber auch nicht so ausführlich. Das waren ja auch eher wieder so kleinere Hinweise, die es in Kapitel 700 und folgende gab. Genau, dass er eben die Brücke, wenn er eine überquert, hinter sich abreißt. Genau. Jetzt haben wir aber noch eine interessante Theorie von Korab, die er damals aufgestellt hatte, nämlich dass Akai Subaru Okia ist und zeitgleich auch Bourbon. Das war ja sehr gewagt und ich finde die auch gar nicht mal so schlecht, nachdem ich mir die durchgelesen habe. Naja, da wollte ich halt eigentlich diese sehr bekannte irgendwie umdrehen, weil ich meine, da hatte sich ja die Diskussion im Kreis gedreht, da habe ich dann halt nach Indizien gesucht. Außerdem wäre ja der Charakter Fera irgendwie verschwendet gewesen, wenn man sie bloß nutzt, um den Plot voranzubringen. Die kann man ja eigentlich viel besser nutzen. Also Chekhovs Idee war ja, dass sie dann irgendwie gerettet wird von Subaru, weil Narben Akai so tut, als wäre ja Akai und das ist ja ein bisschen langweilig. Ich fände es schöner, wenn sie aktiver wäre. Und deswegen hatte ich dann halt die Idee, dass in Wahrheit Akai Bourbon ist und Fera von Black nach Japan gerufen wurde, um das halt zu untersuchen, also um rauszufinden, ob er noch lebt und ob er Bourbon ist. Und das ist auch der Grund, warum James Black Fera irgendwie kennt und die anderen nicht, weil es sich halt um eine ziemlich geheime Operation handelt. Kamel und Jody, die werden ja auch getestet, also stünde ja dann auch die Gefahr, dass Subaru irgendwas merkt. Er ist ja auch in der Nähe von den beiden, zum Beispiel im Kaufhausfall. Sie läuft dann halt erstmal ein wenig in der Verkleidung von Akai rum, um halt herauszufinden, ob Akai nun Bourbon ist. Und diese Bestätigung erhält sie dann praktisch, als sie die Chianti halt sieht, die sie abschießen will. Und dann sie nicht mehr abschießt, was ja im Prinzip dann aus Seras Sicht praktisch ein Beweis wäre, dass sie sie für ein verbündetes Gesicht hält. Also sie muss sich schon relativ sicher gewesen sein, dann eigentlich dass Shuichi auch Bourbon ist, weil sonst wäre die Aktion schon sehr gewagt gewesen, einfach Chianti anzugrillen und zu hoffen, dass das Ganze abgeblasen wird. Und wenn sie sich jetzt da geirrt hätte, dann wäre das ja ihr ziemlich sicherer Tod gewesen. Was ich jetzt nicht mehr so im Kopf habe, ist, warum Jody und Camel getestet werden müssen. Das ist ja natürlich ein ziemlich großes Risiko, denn ja, wenn AKI erfährt, dass sie oder irgendjemand in seiner Verkleidung rumrennt, dann zieht er auch keine Schlüsse daraus, was dann eventuell sie in Gefahr bringen könnte. Und ob das dann mit der Kosten-Nutzen-Rechnung so ausgeht, bin ich mir nicht sicher. Nee, das war irgendwie falsch ausgedrückt. Also sie testet jetzt nicht Camel und Jody, sondern sie testet halt die BO. Und ich vermute jetzt einfach mal, dass sie als Schwester halt ihren Bruder halbwegs kennt. Und deswegen dann auch die Idee hatte, dass er Bourbon sein könnte. Also sie würde sich natürlich nicht als Akai verkleiden, ohne einen bestimmten Verdacht zu haben. Aber auch im Hinblick auf Conan scheint sie ja ihre Hausaufgaben gemacht zu haben. Also kann man davon ausgehen, dass es da schon Anhaltspunkte gibt. Und ein paar Anhaltspunkte hätte ich ja auch gefunden. Also ich wollte ja gerade sagen, dass mit dem New York-Fall, da ist der Akai im Prinzip Branden und Shinichi alleine, obwohl er gesehen hat, dass sie mit einem Taxi gekommen sind. Und er meint, wenn der Serienkiller durchgekommen wäre, dann hätte er sie auf jeden Fall umgebracht. Aber wenn er sieht, dass sie mit einem Taxi gekommen sind, dann können sie ja jeden Moment da angekommen sein, weil der Serienkiller ja zu Fuß unterwegs ist, könnte alles passiert sein. Und Akai, der sieht eigentlich aus drei Autos und kennt sofort den Plan, also müsste er eigentlich, wenn er das Taxi gesehen hat, auch erkannt haben, dass Ran durchaus in Gefahr sein könnte und dann hätte er da nicht einfach weggehen dürfen. Ja, das ist auf jeden Fall richtig, weil wenn Shinichi nicht gewesen, also es bestand auf jeden Fall eine akute Gefahr, dass Ran den New York-Fall nicht überlebt und da hätte er eigentlich einschalten müssen, da er ungefähr hätte wissen müssen, was los ist. Das ist das richtig. Also, um das nochmal zusammenzufassen, Akai ist eigentlich als Organisationsmitglied Bourbon aktiv und kam dann undercover in das FBI als Shuichi Akai eben und wurde dann wiederum undercover in die Organisation als Rai eingeführt. Wobei es natürlich dann die Einführung in die Organisation ja wieder ganz einfach war und er dann selber aufgeflogen ist oder von sich aus, wenn ich das so richtig verstanden habe. Also entweder das oder er ist bei seiner Undercover, also als Rai, hat er sich dann irgendwie von der Idee der BO mitreißen lassen. Also er sieht ja auch so wie ein Mensch aus, der ein bisschen was zu verarbeiten hat und vielleicht hat ihm dieser Gedanke mit dem ewigen Leben und so gefallen. Und dann hat er sozusagen während seiner Undercover-Zeit aufgehört, undercover zu sein und den Boss kennengelernt und dann den Spieß sozusagen umgedreht. Also er war zuerst ein Spion bei der BO, ist dann aber loyal geworden. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Also auch eine sehr interessante Theorie. Nur warum lässt sich Jin ein paar Kugeln von ihm abbekommen? Na, ich wollte sagen, dass Jin ja nicht unbedingt darüber informiert sein muss. Also Jin scheint ja eigentlich gar nicht so viel über die Organisation zu wissen. Er weiß auf jeden Fall nicht, wer Bourbon ist, weil er erstmal diese Information von Wermut kriegen musste. Er weiß im Band 1 nicht, dass das APTX vermutlich, das ist ja nicht ganz sicher. Es scheint mir doch so zu sein, dass Jin Bourbon kennt, denn nachdem ihm Wermut da diese Nachricht überbringt, bringt er diese Anspielung so ein, auch ihm so ein Typen wie Holmes, ich hab's nicht im Kopf. Solche Detektive, die wie in Sherlock Holmes, brauchen wir im echten Leben nicht, so in etwa. Ja, genau richtig. Und da scheint mir doch auf Bourbon anzuspielen. Das heißt, er müsste ihn auch kennen, wirklich. Ja gut, also das könnte er ja noch vom Hörensagen gewusst haben. Also es ist nicht sicher, dass er ihn jetzt wirklich kennt. Das sagt seine Aussage ja, nicht eindeutig. Also dass er zumindest weiß, wer es ist und nicht den Namen zum ersten Mal gerade hört. Vielleicht war das auch eine Anspielung auf den unbekannten Detektiven, also den Jin eben nicht kennt und es sich hierbei um Conan handelt, da er schon früher wusste, also erwähnt hat, bei dieser U-Bahn-Station, bei den Bauarbeiten zum Itakura-Fall, dass es jemanden gibt, der uns nachschnüffelt. Und da hat er schon diese Vermutung gehabt und vielleicht deutet er eben auf Conan hin. Naja, also das ist doch sehr weit hergeholt. Ich nehme mal an, alle Leser, die nicht so weit reingehen in die Handlung, die werden das wahrscheinlich annehmen. Aber er bläst ja genau kurz davor die Aktion mit Chianti ab und dann sagt er, eigenmächtiges Verhalten ist doch immer dasselbe. Dann fragt Kir, wen er denn meint. Und genau, und das nicht ist zutreffen auf Con. Genau, und das dann eindeutig wieder das Organisationsmitglied war. Ja. Ja, aber jetzt haben wir Korab unterbrochen. Genau. Dass nicht persönlich zu kennen scheint und auch vom APTX nichts wusste von der Entwicklung, ganz offensichtlich, sonst wäre Shinichi jetzt um einiges toter. Das Klebeband, das immer klebt. Sie wollen eine Bank ausrauben und wissen noch nicht, wie sie das bewerkstelligen sollen? Ganz einfach. Schnell eine Wasserpistole und das Klebeband, das immer klebt, eingepackt und ab zur Bank ihres Vertrauens. Dann mit der Pistole drohen und allen Anwesenden das Klebeband, das immer klebt, um den kompletten Kopf gewickelt. Fertig ist der Banküberfall. Aber Achtung! Ausländer und kleine Kinder mit Brillen sollten sie am besten gleich mit ihrer Pistole töten. Nass spritzen. Diese können nämlich leicht zum Hindernis werden. Ja, also dann könnte es ja sein, dass diese Feindschaft zwischen Jin und Shuichi Akai eben sozusagen echt ist, weil er halt das Geheimnis um Bourbon nicht kennt und somit wirklich mit ganzem Herzen gegen ihn kämpft. Aber der Shuichi Akai, der ist ja so eine Art Supermensch, der kann sich praktisch darauf verlassen, nicht zu sterben. Also er sagt ja selbst, er ist der Einzige, der sich selbst töten könnte nach dieser Theorie. Das heißt, er hat ein ziemlich großes Selbstbewusstsein, was das angeht. Und dementsprechend kann er es sich auch leisten, ein bisschen mit Jin sozusagen zu kämpfen. Und in der einen Situation, zum Beispiel auf dem Dach, als in dem Fall, wo Kir zum ersten Mal auftaucht, Gelegenheit gehabt, Jin und Wermut und Chianti und Korn und diese ganzen BO-Mitglieder zu erledigen. Und da hätten sie sicherlich auch den einen oder anderen verhaften können und er lässt es bleiben, obwohl der begründet es damit, dass es zivile Opfer gegeben hätte, aber wenn die BO weiter besteht, gibt es ja eigentlich viel mehr zivile Opfer. Also ich hätte ihm dann schon zugetraut, da dann konsequent zu handeln. Das ist, ja. Ich hätte es natürlich auch in der Situation für angebrachter gehalten, zumindest Jin zu erledigen, aber in der Szene, als Jodie und Wermut das aufeinandertreffen, da verbietet sie ihm ja auch oder ermahnt ihn, Wermut nicht zu erschießen. Das heißt, als FBI-Agent kann er auch nicht wahllos einfach Leute erschießen, vor allem nicht, während er im Ausland sich befindet. Und zum Verhältnis zwischen Shuichi und Jin dann nochmal, das Verhältnis zwischen Jin und Wermut ist jetzt auch nicht gerade herzlich und da besteht ja auch eine gewisse Konkurrenz. Also man kann auch, ohne dass man mit dieser Theorie ausgeht, schon sagen, dass es in gewisser Weise da mindestens zwei verschiedene Fraktionen gibt. Da ja, wie Wermut sagt, 3Xe auch für tiefsten Hass stehen können. Richtig, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass Shuichi Bourbon ist, dann kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass eine Zusammenarbeit besteht zwischen, also davon, man kann sowieso davon ausgehen, dass eine Zusammenarbeit besteht zwischen Bourbon und Wermut, eben weil sie in dem Kaufhausfall Jin davon abhält, den Nahbenmann zu erschießen. Ja, und es würde ja dann auch mit dem New York-Fall gut zusammenpassen. Also im Prinzip lenkt er das FBI um sie rum und es passt auch ganz gut mit dem Fall, wo Bermuds Identität aufgeklärt wird. Da ermöglicht er ihr ja im Endeffekt die Flucht. Wenn man es sich mal genauer anguckt, das hatte ich ja auch alles aufgeschrieben. Es passt dann halt auch zu dieser Situation auf dem Dach. Also er sagt ja selbst, er hätte Jin beischießen können, dann hätte er ihn nicht umgebracht und Jin wäre erstmal auch nicht in der Lage gewesen, wegzurennen. Aber Wermut hat dann schon dafür gesorgt, dass es keine zivilen Opfer gibt. Also irgendwie scheint sie ja Jin doch was befehlen zu können indirekt. Er selbst konnte natürlich kein so wichtiges Organisationsmitglied wie Jin ausschalten, wenn er selbst auf Jins Seite steht, auch wenn Jin davon nichts weiß. Ganz kurz noch, in der Szene hat Shuichi ja Jin ins Visier geschossen, also er hat trotz der Entfernung schon sehr präzise zielen können. Und ich denke, bei einer solchen Präzision wäre es auch relativ problemlos möglich gewesen, ihn eben außer Gefecht zu setzen, ohne ihn gleich zu töten und dann eben ja, verhaften oder verhören zu können. Die komplett entkommen zu lassen, scheint dann nicht unbedingt wirklich beste Mittel der Wahl gewesen zu sein, in meinen Augen. Darf ich mal eben noch wegen der Theorie fragen, warum denn Akai Kehr zurück in die Organisation geschleust hat? Das hätte er eigentlich als Mitglied der Organisation, wenn er denn Bourbon sein sollte, eigentlich verhindern sollen, oder nicht? Die Frage ist natürlich, was er stattdessen hätte tun sollen. Also, er war ja vorher schon auf Con aufmerksam geworden. Er hat den ja in gewisser Weise beschattet schon und wusste auch, dass er nicht unbedingt blöd ist. Und als FBI-Agent wäre es für ihn natürlich logisch gewesen, oder zumindest nicht logisch gewesen, das Einschleusen abzulehnen, weil der Plan ja offenbar funktioniert. Naja, er hätte sie aber auch irgendwie töten können, indem es irgendwie schief geht oder so weiter. Es wäre aber auf jeden Fall dann verdächtig gewesen. Und wenn jetzt ein Spion in den Reihen der Organisation ist, von dem die Organisation weiß, dass es ein Spion ist, dann kann man den dann auch ausschließen mit falschen Informationen füttern. Ah, das stimmt. Das muss dann nicht unbedingt ein Nachteil sein. Das ist eine gute Idee. Genau, das wollte ich auch sagen. Weil deswegen kann er dann auch seine eigene Identität als Shuichi-Akai aufgeben und wieder ganz Bourbon sein. Also er könnte deswegen logischerweise auch seinen Tod inszenieren, denn jetzt hätte er ja Kier, um falsche Informationen zu geben. Und man bräuchte ihn selbst nicht mehr im FBI, weil man ja dafür dann immer Kier hätte. Und dann kann er als Bourbon mit mehr Bewegungsfreiheit, weil er ja eigentlich tot ist, durch die Gegend laufen. Das bringt ihm ja auch ein paar Vorteile. Also ist er denn eigentlich praktisch gar nicht Subaru Okiya, sondern er als Bourbon dann aktiv? Ja, natürlich, aber seine Identität als Subaru Okiya brauchte er halt, weil er diesen Plan mit Conan gemacht hatte. Und so kann er bei der Gelegenheit auch gleich jemand Intelligentes wie Conan reinlegen. Es ist natürlich auch nicht unbedingt besonders leicht, ein Doppelleben zu führen und zum einen Agent beim FBI zu sein, was ja auch relativ zeitaufwendig ist, kann ich mir vorstellen. Und zum anderen eben für die BO dann auch mal Aufträge auszuführen oder ähnliches. Irgendwann kann man dann ja auch mal Gefahr laufen, aufzufliegen, egal wie intelligent man ist. Und so ist es halt dann für ihn schon angenehmer. Ja, also die Diskussion hier ist auf jeden Fall auf einem sehr hohen Niveau, wenn man annimmt, dass dann jetzt hier auch Akai als Bourbon alles nur gespielt hat, seine ganzen bisherigen Aktionen. Da muss man doch sehr, ja, muss er doch sehr bedacht gehandelt haben und es hat auch alles dann praktisch die ganze Vergangenheit andere Bezüge, als es bisher so scheint. Also sehr komplex das Ganze. Ja, es ist ja halt Shuichi-Akai. Also ich würde ihm zutrauen, das Ganze durchgeplant zu haben, weil er ja ein ziemliches Genie ist. Und Joshua Yama würde ich auch zutrauen, das durchgeplant zu haben. Er scheint ja auch ein ziemliches Genie zu sein, was sowas angeht. Also es kann durchaus so komplexe Zusammenhänge geben und ansonsten werden, wie gesagt, einige Stellen unlogisch und so gefällt es mir am besten. Ja, also scheint auf jeden Fall sehr gut. Müssen wir nochmal prüfen, ob es da nicht wirklich irgendwo einen Schwachpunkt gibt, aber ich habe es bis jetzt auf jeden Fall keinen erkannt, also könnte man gut durchaus so stehen lassen, wenn es denn so sein sollte. Worauf man bei dem Thema vielleicht noch hinweisen sollte, auch wenn es jetzt nicht zwingend direkt mit diesen Theorien zusammenhängt, ist die SMS, die Akei noch als letztes von Akimi erhalten hat, bei der man ja das PS nicht mehr lesen konnte. Genau, das wundert mich auch schon seit einiger Zeit. Also mir fällt jetzt leider gerade keine vernünftige Erklärung ein, aber ich könnte mir vorstellen, dass dann eventuell, dass sie womöglich sogar davon wusste, dass er hören war oder mehr über das eigentliche Ziel der Organisation. Weil irgendwas Banales kann ich mir da weniger vorstellen oder wäre zumindest enttäuschend. Ah, ein interessanter Punkt könnte natürlich auch noch André Kamel sein, weil er damals ja auch Akais Aufenthalt in der Organisation beendet hatte als Rai. Ob das dann irgendwie so beabsichtigt war oder ob das dann tatsächlich nur ein Fehler war. Richtig, also in der die Szene kam mir von Anfang an etwas seltsam vor, da also das Verhalten von Ken war in der Szene ja nicht unbedingt professionell. Allerdings glaube ich auch irgendwie nicht, dass Okay, das so vorher gesagt hat, dass eben Kemmel so reagieren würde, um eben seinen Ausstieg aus der Organisation zu ermöglichen. Vielleicht hat er aber auch extra unerfahrene Agenten genommen und die dann da positioniert, damit vielleicht irgendeiner von denen einfach den Typen von der Organisation da darauf aufmerksam macht. Und Kamel ist einfach das Opfer. Da müsste man dann die entsprechenden Personen schon etwas besser kennen, um die auch so einschätzen zu können, wie die reagieren würden. Naja, wie lange Akai beim FBI war, ist ja nicht bekannt. Es ist auch nicht bekannt, wie gut sich Kemmel und Aki zu diesem Zeitpunkt bereits kannten. Das ist also auch eine Szene, wo dann bei mir jetzt unabhängig von der weiteren Theorie zu Akai der Verdacht aufkeimt, dass eben Kemmel auch ein Spion der Organisation sein könnte, was ja bereits für seinen ersten Auftritt angedeutet wurde, nur um dann rasch widerlegt zu werden, was natürlich auch eine Falle sein könnte. Ja, auf jeden Fall stehen ja Kamel und Akai in einer besonderen Beziehung, was man ja auch schon an der Namensherkunft aus Mobile Suit Gundam sehen kann. Hast du die Serie jetzt gesehen? Ich habe ein paar Episoden angeguckt, bin aber noch nicht vollkommen damit durch. Also ich habe die Verbindung der einzelnen Charaktere zueinander am Anfang auf jeden Fall. Also in welcher Beziehung steht der Charakter, an den Kemmel angelegt ist, zu Snell Adjutant war das, oder? Genau, der ist ihm untergeben. Also wenn man jetzt davon ausgeht, AKI Burm ist, dann würde das natürlich in gewisser Weise dafür sprechen, dass Kemmel dann eben auch direkt für ihn tätig ist. Ja, und auch zu der Organisation gehört. Richtig. Dann schrumpft er aber gleichzeitig die Anzahl der Mitglieder beim FBI auf 2 zurück, nämlich auf Jody und auf James. Und ich denke mal, das wäre dann doch für die Handlung irgendwie ein bisschen wenig. Ja gut, die Rache wäre ja dann wieder ein Verband 3 Uhr. Naja, aber dann gegen über 10 Mitglieder der Organisation, oder wie viel sind das dann? Wahrscheinlich genau 10. Das ist dann doch, ja, ich weiß nicht. Es gibt ja dann auch noch Conan selber mit Familie und Freunden. Dann ferner gibt's Kier und höchstwahrscheinlich dann noch Eiske, der auch beim FBI, beim CIA mittlerweile arbeitet. Bei Kier ist es ja so, dass sie ja nur falsche Informationen übermitteln soll und praktisch auch in der Organisation dann festhängt. Ja, aber sie steht auf jeden Fall auch noch auf der Seite der Guten, sage ich jetzt mal einfach. Und dann sind die Zahlen schon wieder etwas ausgeglichener. Naja. Ja, stimmt natürlich. Ich meine, auch wäre ja langweilig, wenn das Böse nicht irgendwie in der Übermacht wäre. Ja, das auf jeden Fall. Also da muss Connor noch ein paar Nüsse knacken, damit er hier ins Gift kommt. Also mit der Kamel ist ein Spitzel. Lässt sich das ganz gut vereinen, weil dann halt dieses Aussteigen aus der Organisation perfekt gesteuert wurde und alles unter der Kontrolle der Organisation war, aber sonst. Wobei dann natürlich wiederum das Problem ist, dass dadurch, dass ich Kemmel hier an der Stelle eher idiotisch verhält, seine Stellung im FBI wieder schlechter würde. Weil er ist ja eh ein Neuling. Ja, gut, und er konnte ja trotzdem irgendwie gehalten werden, aber es würde auf jeden Fall auf ihn ein eher schlechtes Licht und vielleicht sogar einen Verdacht werfen. Und es ist natürlich auch möglich, dass er vielleicht gezielt zu diesem Zweck ins FBI dann eingeschleust wurde. Oder unter anderem zu diesem Zweck. Was mir jetzt gerade noch so einfällt, ist ja die Tatsache, dass sich ja Kier und Jin im Auto vorm Kaufhaus unterhalten hatten. Und Kier da auch sagte, oder Jin sagte, dass Borben nie an Akais Tod geglaubt haben soll. Wie könnte das denn in einer Verbindung stehen? Das ist ja doch ein bisschen komisch, wenn Akai nicht an seinen eigenen Tod glaubt. Fände es eher komisch, wenn er an seinen eigenen Tod glaubt. Ja, und es könnte ja auch sein, es ist ja nicht gesagt, dass er Jin besonders mag. Die scheinen sich ja eher weniger leiden zu können. Dann könnte er ihn so ein bisschen ärgern, in dem Sinne von, ja, du hast es nicht geschafft, Akai umzubringen, du bist unfähig. Und sozusagen Jin in seinem Stolz kränken. Ah, das klingt natürlich auch wieder gut. Aber was mir jetzt noch aufgefallen ist, das wurde auch irgendwann mal in irgendeinem Thread genannt. Das ist jetzt ja mit Kamel, wenn der in Spitze ist. Und kurz nachdem er Narben Akai sieht, taucht auch die schwarze Organisation vor dem Kaufhaus auf. Also richtig. Das wäre dann noch ein gutes Indiz. Also, ich weiß nicht, ob das jemand der Anwesenden gerade im Kopf hat, wie genau die Organisation darauf aufmerksam wurde, dass der Narbenmann überhaupt in Kaufhaus anwesend war. Ich weiß jetzt bloß noch, dass eben Wodka in einem Bericht über diesen Banküberfall gesehen hat, aber das ist ja kein Grund, ins Kaufhaus zu gehen. Ich glaube, aber ich bin mir gar nicht sicher, da wurde einfach nur gesagt, es wurde jemand gesehen, der wie Shuichi Akai aussieht und der ist eben in dieses Kaufhaus gegangen. Aber ich müsste jetzt auch nochmal nachgucken. Weil wenn das natürlich relativ zeitnah war, nachdem Kemmel ihn gesehen hat, ist das auf jeden Fall auffällig. Ja, also hier steht auf jeden Fall, da kommen Stimmen aus dem Porsche vorm Kaufhaus und da sagt jemand, wir haben die Information erhalten, dass ein Mann, der wie Akai aussieht, das Kaufhaus betreten hat. Ob es ein Gespenst ist oder nicht, entscheide ich, wenn ich ihn mit eigenen Augen gesehen habe. Also, ja, Informationen erhalten, von wem? Tja, das steht da nicht. Also wahrscheinlich von irgendeiner unbekannten Person. Ist ja auch sehr unklar, woher die Organisation die Information hat, dass beim FBI ein Vorfall damals war mit André Kamel, wo er als Tatverdächtiger gehandelt wurde. Da wusste die Organisation ja auch drüber Bescheid. Also scheint es da doch auch Spitzel zu geben, die irgendwo überall aktiv sind. Ja, das stimmt. Das habe ich mich auch schon gefragt, woher die da die Informationen haben. Also und allzu viele Leute werden davon ja nicht gewusst haben, weil zumindest nicht so schnell. Also es gibt, und dass jetzt Jody ein Spitzel ist, kann ich mir weniger vorstellen. Oder Black, also am wahrscheinlichsten ist an dieser Stelle durchaus eben Kemmel. Ja, also Kemmel, der ist ja sehr verdächtig. Und es ist eben dann auch ja fast auffällig, dass er bei seinem ersten Auftritt ihm so verdächtig gemacht wurde, nur um das dann sofort wieder zu entkräften, was natürlich dann einen psychologischen Trick beinhaltet, dass man ihn gar nicht mehr verdächtigt, weil er schon reingewaschen wurde quasi. Und wenn eben Kemmel wirklich Spitzel ist, dann spricht das im Rahmen dieser ganzen Namensgebung auch eher dafür, dass Shuichi für die PO arbeitet, weil ja demnach Kemmel AKI unterstellt wäre, was dann irgendwie seltsam wäre, wenn er für die andere Seite arbeitet. Okay, das war's dann auch heute mit diesem Podcast rund um die Spekulation nach Shuichi Akais Tod. Wenn ihr bis hierhin alles genau verfolgen konntet, dann seid ihr intellektuell auf jeden Fall mit Conan und Akai und uns auf einer Höhe. Und wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, dann könnt ihr natürlich gerne bei uns ins Forum gucken, detektivconan-forum.com. Da findet ihr alle Theorien, die werden auch in diesem Beitrag hier nochmal verlinkt, wenn ihr in dem Newsblog lest. Da könnt ihr gerne mal reinschauen und auch die ausführlichen Argumente pro und contra aufführen. Uns auch noch gegebenenfalls Nachfragen stellen. Das könnt ihr natürlich auch gerne hier in die Kommentare machen. Das werden wir dann auf jeden Fall beantworten und dann die Theorien auch entsprechend bestätigen oder gegebenenfalls auch Knackpunkte daran finden. Ansonsten bedanke ich mich natürlich bei Korab und bei Dus, dass sie heute hier anwesend waren und die interessanten Theorien vorgestellt haben. Ja, in diesem Sinne sage ich dann auch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung und bis zum nächsten Mal oder so. Tschüss. Tschüss, ebenso. Wiedersehen. Tschüss. Und dann fliegt das Flugzeug über diesen Hafen. Dann fliegt das Flugzeug über den Hafen. Also ein ganz wichtiger Moment. Next Connector 10. Weiß.